Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons. So, heute ist jedenfalls kein Mangel an Aufnahmen. Das ist doch schon mal schön. Einen wunderschönen guten Abend bei diesem ersten Treffen der progressiven Plattform. So, hat jetzt jeder, der aufnehmen möchte, auf Aufnehmen gedrückt. Hier, mach doch einfach deine Benachrichtigungstöne aus. Ja, ich glaube, das muss ich tun. Okay. So, das werde ich gleich tun. Erstmal herzlich willkommen hier beim ersten Treffen der progressiven Plattform. Ich würde gerne beginnen mit einer winzig kleinen persönlichen Erklärung. Ich möchte heute den Leuten, die das hier machen wollen, helfen, dass sie das tun können, was sie tun wollen. Ich habe die Möglichkeiten dazu, das zu tun, und das werde ich machen. Das heißt, ich will die Regeln, wer die Fishbowl betritt, die Regeln, wer etwas in den Chat postet und so weiter, einfach beachten. Und dann machen wir das alles ganz, ganz freundlich, so wie wir es die letzten Wochen auch gemacht haben. So, und jetzt habe ich hier den Flo und den Wolfgang bereits auf dem Podium. Die haben eingeladen, und die beiden möchten vielleicht sagen, wer in die Fishbowl darf, kann, und was das Ziel der heutigen Veranstaltung ist. Ja, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Wir setzen hier heute fort, was wir letzten Sonntag angefangen haben im Foyer in der BBT-Halle. Und ja, zu den Regeln sage ich jetzt mal, wir haben jetzt gesagt, weil wir wussten, dass ein Andrang sehr groß sein wird, der nochmal den Andrang letzten Sonntag im Foyer übertrifft. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ja hier unsere weiteres Vorgehen zur Planung einer Plattform realisieren, und dementsprechend haben wir jetzt erstmal vor, dass nur die Menschen reden, die zu dieser Plattform sich angehörig fühlen und die quasi progressive Inhalte umsetzen wollen. Dementsprechend ist diese Fishbowl-Runde auch zu verstehen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, sich hier in diesem Patent-Account zu klicken, dann kann man sich auch in die Warteschlange eintragen. Es gäbe hier auch die Möglichkeit, wie Anke geschrieben hat, dass man auch mal hier im Chat schreiben kann, wer was sagen will, aber erstmal ist es nur vorgesehen, dass wir als Plattformmenschen uns hier unterhalten, weil wir ja planen wollen, wie wir so eine Plattform aufbauen wollen. Ja, ich würde sagen, Wolfgang, willst du kurz mal die drei Tagesordnungspunkte erklären? Moment, das mache ich. Es ist wie immer, mein Pad kommt nicht. Kleinen Moment bitte. So, bis der Wolfgang sein Pad gefunden hat, habe ich ein Padchen gepolt, und dieses Pad enthält genau eine Frage. Soll der Mumble-Chat im großen Raum für die Zuhörer geöffnet werden? Wir haben uns entschlossen, mit einem geschlossenen Chat zu starten, weil sehr viel merkwürdige Dinge gepostet werden, üblicherweise in Mumble-Chats. Wir würden das so lange aufmachen, dann, bis sich sehr, sehr viele Leute beschweren. Entschuldigung, Wolfgang, für den Einwurf. Flo, kannst du mal eben übernehmen? Ja, ich kann übernehmen, ohne Probleme. Ich kann also mal kurz erklären, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Als Allerwichtigstes spreche ich gleich davon, dass um 0 Uhr Schluss ist. Wir machen quasi ein fixes Ende. Nicht, dass es hier zu sehr ausufert. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir haben drei große Punkte, die wir besprechen wollen. Das ist auch schon durch die Einladung rumgegangen, die ja über den Blog und über verschiedene andere Medien verteilt wurde über die Woche. Der erste Punkt um 21 Uhr, eineinhalb Stunden, wird sein, wir wollen darüber reden, was sind die Konflikte in der Partei, wo und wie beziehen wir da Stellung. Der zweite Punkt um 22.30 Uhr, was wollen wir strukturell als Plattform, wie wollen wir eben uns da strukturell aufstellen. Und der dritte Punkt, der auch sehr wichtig ist, wie machen wir weiter organisationsmäßig, beispielsweise darauf hin, was wird unser erstes Präsenztreffen und ob es Sinn macht, sich so oft im Mumble zu treffen oder nicht. Das werden wir nach heute auch wissen. Insofern, ja, das ist so die Tagesordnung, und ich will auch gar nicht mehr Zeit verschwenden. Und ihr habt euch vorgestellt, dass wir für jedes dieser Themen ungefähr so eine knappe Stunde reservieren, und dann zum nächsten Thema übergehen, nach einer kleinen Entlastungspause für den Schwechsel. Ne? Klar, und kleine Pausen sind wichtig. Gut, dann machen wir das doch. Wer darf denn aufs Podium? Also in die Fischbowl. Ihr hattet vorher euch gewünscht, dass das die Personen sind, die in dem Pet-Bereich einen Account haben. Ich kann das hier nicht sehen, aber ihr seht das. Und vielleicht nicht bereits durch eine Person vertreten sind, die zu 99% die gleichen Ansichten teilt, so dass wir hier vielleicht mit 10 Leuten oder sowas in die Diskussion gehen. Das einfach so mal probieren und ansonsten muss man schauen. Melden kann man sich, wenn man einen Account hat. Ach so, ja. Ihr könnt auf jeden Fall an die Fishbowl posten. Ihr könnt auch an die Leute in der Fishbowl individuell, die könnt ihr anchatten im Mumble-Chat, ganz auf jeden Fall, egal wie dieses Meinungsbild da drüben ausgeht. Und indem ihr euch bei einem von den beiden meldet, die sagen mir dann, ob ich die Person, der Fishbowl nehmen soll oder nicht. Wenn wir hier Besuch kriegen von Leuten, die wir nicht mögen, dann machen wir die Fischbowl einfach zu und dann ziehe ich die Personen dann auf Anforderung rein. Wir möchten einfach nur ruhig diese Diskussion hier haben und ich bin aber auch ganz, ganz zuverlässig, dass wir das hier hinkriegen. So, ihr wollt das Pad haben und das Pad, das twitter ich dann, ja, kann ich gerne machen. Der Weltraumvogel, was ist mit dem Weltraumvogel? Der Weltraumvogel darf, wohin er möchte, auch hier rein. So, gibt es Menschen, die in die Fischbowl mögen? Wir würden uns bevorzugt jetzt darüber freuen, dass auch weibliche Menschen das tun wollen. Insofern würde ich mich da jetzt nicht vordrängeln. Habet Mut. Das erste Thema ist, wie gesagt, jetzt Konfliktlinien in der Partei und wie wir da zur Stellung beziehen. Soll ich mal anfangen? Ja, also Dirk muss ja moderieren in dem Sinne. Genau, ich wollte jetzt einfach mal abwarten, bis sich hier sowas gebildet hat. Jetzt sind wir 12, vielleicht ist das jetzt okay und reicht noch für den Moment. Und dann kann man ja auch ein bisschen wechseln, indem man einem eine kleine Textnachricht schickt. Hey, lass mich mal rein. Und dann springt der eine raus, der andere rein. Und ihr schafft das einfach. So, ich gucke in die Agenda Inhalt. Genau. Lasst uns reden. Was sind die Konfliktlinien in der Partei und wo beziehen wir da Stellung? Wir machen erstmal keine Wortmeldungsliste und schaffen es, anständig miteinander zu reden. Die Leute, die hier im Raum sind, bin ich ganz, ganz sicher, das sowieso schaffen. Und wir machen das anstatt mit Wortmeldungsliste, dass wir einfach 2 Sekunden warten, wenn einer aufgehört hat, bevor wir anfangen zu sprechen. Und dann ergibt sich das komplett von selbst. Wo sind die Konfliktlinien in der Partei? Dann fange ich mal an. Ich sehe die Konfliktlinien in der Partei bei den inhaltlichen Bedienungen der Themen, die wir als progressive Plattform bedienen, eigentlich gar nicht gegeben. Ich sehe das vielmehr so, dass die Debattenkultur der letzten 1,5 Jahre dazu geführt hat, dass sich gegenseitig die Themen diskreditiert haben. Das heißt, der Umgang miteinander hat die Themen an sich disqualifiziert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir, die sich jetzt zu dieser progressiven Plattform zugehörig fühlen, uns selber zerfasert haben, nicht vernetzt haben und auch tatsächlich nicht ausreichend programmatisch gearbeitet haben. Dieses Defizit wollen wir aufholen. Von daher sehe ich im Grunde keine echte Konfliktlinie mit der Partei, sondern es geht um Stilmittel, die innerhalb der Partei Konfliktlinien aufwachsen lassen haben. Ja, es gibt tatsächlich eine große Konfliktlinie und die Frage ist, will man Liquid Democracy haben oder nicht? Das ist tatsächlich noch eine Linie, die relativ stark vorhanden ist, auch bei Leuten, die progressiv ausgerichtet sind. Also für mich, ich sehe mich progressiv, aber ich sehe Liquid Democracy erstmal kritisch. Aber die ganzen anderen Punkte würde ich halt trotzdem unterschreiben. Also ja. Diese Tools wollen wir auch in dieser Plattform nutzen und testen und einen zweiten Anlauf wagen. Es ist meine Meinung, dass wir es im ersten Anlauf ziemlich versemmelt haben, was verschiedene Ursachen hat, die wir vielleicht später noch klären können. Aber die Formen von Liquid Democracy, von besserer Partizipation sind absolute Dinge, die wir hier auch wollen und die wir vielleicht auch nochmal neu angehen wollen, weil wir sie im ersten Anlauf auf breiter Ebene nicht richtig gemacht haben. Also ich lasse mich auch gerne überzeugen, aber wie schon gesagt, es gibt auch dort wichtige Argumente, die quasi in der Kritik einfließen müssen, damit quasi an der Stelle diese Konflikte befriedet werden. sehe das aber als den zweiten Schritt. Das ist das Übliche bei uns, dass wir erstmal über die Tools reden, bevor wir über die Inhalte reden. Wie wir vorgehen, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit erst endgültig festlegen können, wenn wir uns komplett gefunden haben. Hier geht es aber ja erstmal darum, festzustellen, ob es und welche Trennlinien es gibt, welche Konfliktlinien es gibt. Und die sehe ich nicht als gegeben an, sondern die sehe ich als entstanden an. Das bedeutet, dass wir eine progressive, fortschrittliche Partei ohnehin sind. Ein Blick in unser Programm genügt, das zu erhalten und das womöglich auch positiv weiterzuentwickeln, sollte das sein, was wir hier tun, um gewissen Kräften auch etwas entgegenzusetzen, die Parteien in eine Richtung bringen wollen, mit der wir nicht einverstanden sind. Und dann ist es sinnvoll, dass wir das so machen, dass wir nachdenken, das Richtige herausfinden und dann das abliefern. Und das wollen wir hier tun. Ja, also gerade der Punkt Liquid Democracy finde ich halt ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Und auch ein Punkt, den in den letzten anderthalb, zwei Jahren ja auch gar nicht mehr wirklich so richtig diskutiert wurde. Zwar so parteiintern, was man nutzen könnte in Form der SMV-Con, aber das in Verbindung dann auch zu bringen, das wäre mir persönlich nämlich auch wichtig, wie es realpolitisch, also sprich auch in den Parlamenten umgesetzt werden könnte, wie wir da eine Verknüpfung herkriegen und das Ganze im Gesamten weiterentwickeln. Das hat ja einfach nicht stattgefunden. Und ich würde mich da auch sehr freuen, wenn wir da zusammen was hinkriegen würden. Das würde ich auch ganz gerne tun. Wir haben beste Erfahrungen gemacht, fraktionsübergreifend in allen Parlamenten, wo wir vertreten sind, mit dem Tool Open Antrag und haben damit hervorragende Erfahrungen gemacht, tolle Anregungen bekommen und in der Richtung wollen wir in dieser Plattform natürlich auch uns bewegen. Ja, das nutzen wir in NRW auch und wird jetzt auch in den Kommunen umgesetzt. Das ist echt ein super Teil. Zu den Konfliktlinien in der Partei. Also ich hatte auch mal unter mannheimersalon.de über die aktuelle Entwicklung gebloggt und ich kann dem Wolfgang da ein bisschen zustimmen. Ich habe nämlich angefangen mit einer Stilkritik und das Interessante ist halt, dass man sich gegenseitig halt vorwirft, die anderen verhalten sich sehr schlecht gegenüber der eigenen Gruppe und mit zu den ersten Feedbacks zu dem Text gehört halt, ja, aber die anderen machen das auch genauso andersrum. Also es ist durchaus ganz viel einfach sozialer Sprengstoff. Und in meinem Fazit habe ich da im Prinzip auch gesagt, okay, es wurde jetzt viel Porzellan zerschlagen. Und im Prinzip wollen, glaube ich, einige Leute auch einfach erstmal einen sozialen Abstand und Pause zu anderen Leuten oder sich zumindest erstmal umgeben mit Leuten, wo sie wissen, okay, da fühle ich mich wohl, mit denen kann ich arbeiten. Jetzt einfach auf der emotionalen Ebene, weil die gehört beim Zusammenarbeiten ja auch immer dazu. Und selbst wenn man inhaltlich große Überschneidungen hat, was in letzter Zeit auch oder seit dem Parteitag zumindest wieder sehr stark betont wird und was auch richtig ist, selbst wenn diese Überschneidungen sehr groß sind, ist eben diese soziale Komponente nicht außer Acht zu lassen. Und auch da ist es halt wichtig, irgendwie einen Raum zu haben, wo Leute wissen, okay, wenn ich hier mit meinen Ansichten ankomme, dann muss ich nicht irgendwie mich anpöbeln lassen oder so, nur weil ich nicht zum richtigen Lager gehöre. Ich denke, das ist auch ein Aspekt, der hier abgedeckt wird. Das soll unbedingt so sein. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht und habe für mich entschieden und habe es heute Abend ja mehrfach schon auf Twitter angeboten, jede Form von Aggression, die diese Gruppe oder uns betrifft und die auch polemisch daherkommt, einfach links liegen lassen. Das ist der Hashtag, mit dem ich das bediene. Anders ist die Situation nicht zu entschärfen und ich will genauso wie du sagst, dass die Menschen, die bei uns mitarbeiten, sich wohlfühlen. Dabei dürfen sie inhaltliche Fehler machen, sie dürfen sich verhaspeln, sie müssen sich wohlfühlen. Denn wenn wir den Anspruch erheben, dass wir mit dem, was wir hier progressiv nennen, das heißt das Soziale, das Kosmopolitische, Gender etc. pp., wenn wir all das tatsächlich inhaltlich bedienen wollen und daran glauben, dass wir eine moralische Autorität haben, dann müssen wir diese moralische Autorität auch intern selbst leben, ansonsten ist sie unglaubwürdig. Vor dem Hintergrund unterstreiche ich ausdrücklich, was du gerade gesagt hast. Ich kann nur das zu 100% unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Da würde ich mich gerne mal anschließen, wenn ich gerade darf. Hier ist allerdings nicht Gerald, hier ist gerade Doro. Auch zu dem, wo die Konfliktlinien liegen, waren wir ja eigentlich gerade. Meine Erfahrung ist, es ist manchmal schon weniger, welche Einstellung man zu einem bestimmten Thema hat, als mit welchem Thema man sich überhaupt beschäftigt, was zu Konflikten führen kann. Weil eben offensichtlich manche Dinge für wichtiger gehalten werden als andere und man den anderen nicht zugestehen kann, dass sie sich aber halt lieber mit was anderem beschäftigen möchten. Was ich auch hier an dieser Stelle eine ganz wichtige Sache fände, nämlich einfach jeden zu dem Thema arbeiten zu lassen, zu dem er arbeiten möchte und nicht anderen vorzuschreiben, welches die wichtigen, welches die weniger wichtigen Themen sind. Das wäre so mein Beitrag. Das hatten Flo und ich im Vorwege mal so erörtert und das haben wir auch am Sonntag in Halle erörtert. Es folgt ja nachher noch etwas zum Real-Life-Treffen, was wir machen wollen. Wir wollen unbedingt alle Gruppen, alle Interessengruppen, die die Piratenpartei vereint, was progressiv sich nennt oder fühlt, vereinen. Das bedeutet also, jede kleinste Gruppe, die ein Interesse, ein Partikularinteresse hat, darf sich bei uns wiederfinden und kann sich bei uns organisieren, soll das bitte auch tun und auch inhaltlich abliefern. Okay, ich versuche es jetzt auch mal. Ja, ich stimme dem zu, dass wir ein Verhalten vorleben müssen, auch im Umgang miteinander, dass diese Partei vorwärts bringt. Das ist richtig. Das heißt, wir müssen auch anerkennen, das ist für mich ganz wichtig, dass wir uns in vielen, vielen Situationen unter Druck, unter dem permanenten Beschuss mit Pöbeleien, dieser permanenten Benutzung von uns allen als Punching Ball, halt auch falsch verhalten haben gegenüber anderen. Wir haben auch gepöbelt, wir haben uns auch falsch verhalten, das müssen wir einfach anerkennen. Und wir haben auch in der Zeit, als wir noch gefühlt die Mehrheit unserer Partei waren, uns auch nicht immer korrekt gegenüber anderen Menschen verhalten. Das mal so als Einleitung. Dann, was für mich diese Plattform soll. Jeder weiß, dass ich kein Problem mit Feminismus, sehr wohl aber mit Quoten habe. Aber ich bin der Meinung, wenn wir ein Beispiel für diese Partei sein wollen, dass Quoten gehen, dann müssen wir sie in dieser Plattform auf jeden Fall einführen, weil das ist extrem wichtig. Wir müssen beweisen, dass Dinge gehen und niemanden einschränken und niemanden in seinen Rechten verletzen. Weil es wird hier immer gesagt, Quoten sind schlecht, weil sie unterdrücken Kreativität und allen möglichen anderen Kram. Wir sollten das vormachen, beweisen, dass es anders ist. Die Sache mit der geschlechtsneutralen, gegenderten oder wie auch immer Sprache, habe ich kein Problem mit. Ich bin ein Anhänger der Sprachneutralität. Sollten wir einführen, aber auch zeigen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, damit zu leben. Das dritte ist Liquid Democracy, SMV gehöre ich zu denen, die da auch wiederum kritisch sind, weil ich halte nichts von Delegationen und sonstigen Kram, hat man auch auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg, als wir das beschlossen haben, gesehen, aber wenn wir ein Beispiel für diese Partei sein wollen, unsere Partei sein wollen, dann müssen wir bei uns, in unserer Ebene damit arbeiten, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir das sinnvoll für uns alle einsetzen, bei allen Diskussionen, die wir über Tools führen können. Wir müssen das vorbildhaft einsetzen, damit, um zu zeigen, es kann einen voranbringen und man muss nicht 24 Stunden am Rechner sitzen, um an solcher Demokratie teilzunehmen. Der nächste Punkt für mich, und der ist ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig, ist unser Verhältnis zu Antifaschismus. Dass wir für uns ein auch über viele Teile dieser Partei hinausgehendes Verständnis von Antifaschismus entwickeln und vorleben. Dass wir nicht vor jeder Antifa-Demo immer wieder anfangen, darüber zu diskutieren, muss die friedlich sein oder nicht, sondern wir sagen, wir unterstützen jegliches Engagement für Menschen, die angegriffen werden in dieser Gesellschaft, weil wir sind Demokraten, wir finden das richtig. Und wir finden es richtig, dass Menschen aufstehen und Menschen verteidigen, die angegriffen werden. Und wir werden nach meinem Dafürhalten, ist es für mich ganz klar, wenn das Dortmunder Rathaus angegriffen wird, sind wir diejenigen, die davor stehen und nicht in Duisburg darüber diskutieren wollen, ob wir mit Nazis reden oder nicht. Und dann fallen wir sogar hinter bürgerliche Verbände, wie den CSD-Vorstand in Köln zurück, der letztes Jahr als Pro-Köln, als Gruppe, an der CSD-Demo teilnehmen wollte, gesagt hat, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht. Da haben kirchliche Schwulengruppen, bürgerliche Schwulengruppen gesagt, nee, wir wollen euch nicht hier haben. Nazis und jeder Nazi, und sei es nur ein einziger, ist mit dem, was wir wollen, als Person unvereinbar. Nazis wollen keine Gleichheit der Menschen. Das ist für mich das Nächste. Das Dritte, Letzte, und damit bin ich auch ruhig, weil ich rede schon wieder viel zu lange, ist Transnationalität, unsere Einstellungen in Bezug auf Antirassismus, auf offene Grenzen, auf Freiheit des Einzelnen, sich zu bewegen, wohin er will. Das müssen wir auch klar machen. Und ich glaube, da gibt es auch die wenigsten Bruchlinien zu den meisten innerhalb unserer Partei. Bei den anderen Punkten gibt es größere Bruchlinien, bei denen gibt es die wenigsten. Aber wir müssen daran arbeiten und wir müssen das auch für uns programmatisch weiterentwickeln. Und damit habe ich dann fertig. Es kam gerade ein Hinweis im Chat, dass man es bitte vermeiden sollte, so diese Wir-Perspektive einzunehmen, wenn das Wir noch gar nicht so klar ist. Das fand ich einen ganz sinnvollen Hinweis, nur so allgemein. Wie wär's denn mal mit einer Dame, die was sagen möchte? Ich würde mal reingrätschen. Ich wollte mal was Organisatorisches sagen. Ich finde das halt hübsch, dass ihr alle in dieser Fishbowl drinnen sitzt. Das Prinzip von einer Fishbowl ist aber, dass wenn man sieht, dass da Menschen anstehen und man bereits einen Redebeitrag getätigt hat, man die Fishbowl wieder verlässt. Es gibt mindestens 2 Leute innerhalb der Fishbowl, die gerade mehr als einmal was gesagt haben. Außerdem ist die Fishbowl quotiert und ich weiß von beiden, dass sie sich als männlich identifizieren. Ich würde es also begrüßen, wenn sie die Fishbowl verlassen würden. Davon abgesehen, freue ich mich erstmal, dass ihr alle hier seid, und wollte sagen, dieses Punkt, also ich finde gerade das mit dem Feminismus sollten wir ganz dringend tun. Ja, wir hören dich nicht. Oder bin nur ich rausgelogen? In dem Moment scheint hier nichts anzukommen von der Lara. Ja, sie postet heute, geht nicht mehr. Warten wir, bis sie wieder online ist und vielleicht noch einen Redebeitrag. Ich habe gesehen, Anka und Katten haben noch nichts gesagt. Ich würde gerne anmerken, dass ich in letzter Zeit Probleme damit hatte, wenn es so laut geworden ist in den verschiedenen Gruppen, dass ich dann auch Probleme hatte, mich in den Gruppen, zu denen ich mich zugehörig fühlte, zum Beispiel bei der progressiven Gruppe, dass ich dann, wenn es so aggressiv wurde, Probleme hatte, mich weiterhin damit zu identifizieren. Und dass ich glaube, dass das auch oft ein Problem ist, dass ich, oder dass, ich weiß nicht, ob das auch anderen Leuten so geht, aber dass mir das dann einfach zu viel wird und ich mich frage, ob die Art nicht kaputt macht, wofür man sich eigentlich einsetzen will. Ich kann dahingehend anschließen, dass jetzt am letzten Wochenende das Ergebnis an sich, ich mit dem nicht zufrieden war, also jetzt von was da im Werder Bufo gewählt wurde, jetzt von der Ausrichtung her, von der thematischen Ausrichtung her, was daran geht, ich auch wirklich einen Hauptkonflikt noch im sozialen beziehungsweise methodischen sehe, was auch gerade eben Chrissy sagte, diese Identifikation mit dem, was da teilweise abgeht, also ich muss sagen, das, was er auf dem BPT sich die Mehrheit der Piraten dargestellt hat, das Verhalten gegenüber anderen Leuten, gegenüber dem, was halt als ein anderes Sager gesehen wird, hat mich sehr von Piraten an sich irgendwie distanziert. Weil wirklich wie sozusagen letztendlich irgendwie die gefühlte Zweidrittelmehrheit auf dem BPT sich gegenüber Leuten verhalten hat, die eben nicht gefühlt ihrer Meinung waren, hat für mich an der Stelle überhaupt nicht gepasst. Und da sehe ich wirklich so jetzt für mich den Hauptkonflikt, die Hauptkonfliktlinie. Und nicht mal unbedingt so sehr, ob man sagt, Kernthemen oder andere Themen. Ja, ich möchte dann mal da anschließen. Also ich war nicht beim Bundesparteitag, habe es mir auch nicht angeguckt absichtlich, weil ich schon befürchtet habe, dass es da eine Eskalation gerade im menschlichen Umgang gibt. Und ich denke auch, dass dieser menschliche Umgang miteinander tatsächlich ein großes Problem ist. Aber nichtsdestotrotz sehe ich schon auch einiges an thematischen und inhaltlichen Konfliktlinien, die hier in der Partei zwischen den Lagern stehen, will ich mal sagen. Ich habe vielleicht vor ein paar Wochen noch gedacht, eigentlich sollten doch alle Piraten irgendwie hinter dem Grundsatzprogramm stehen. Wenn ich das aber mal so reflektiere und wenn ich mir jetzt anschaue, was auch in dem schönen Vorbereitungspad zusammenkam an Punkten, da kann man schon auch deutlich dran sehen, dass tatsächlich über diese ja 10, 15, 20 Punkte, die da stehen, sehr viele unterschiedliche Meinungen existieren in der Partei. Das ist ja auch durchaus gewünscht, dass es eine Vielfältigkeit an Meinungen gibt. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass es hier bei uns, sage ich jetzt schon mal, auch wenn wir das Wir vielleicht noch nicht ganz so definiert haben, doch progressiver vorangeht. Und es war bei mir so, dass als ich vor noch nicht so langer Zeit in die Partei eingetreten bin, das eigentlich mein Bild von Piraten war und mich auch zum Eintritt motiviert hat, eben dass es hier profeministisch, kulturoptimistisch, weltbürgerlich, kapitalismus-skeptisch und so weiter eigentlich zugeht. Und ich dann aber feststellen musste, dass es schon sehr viele Kräfte auch in der Partei gibt, die das irgendwie gar nicht so sehen. Ich wollte mich kurz nur melden. Erstens habe ich gerade mein Mailfach voller Requests und es kann dauern, bis ihr einen Account bekommt. Und ich muss ja alles verifizieren. Insofern dauert es ein bisschen. Zweitens bitte ich ein bisschen darum, dass wir uns mehr an die Liste halten, die in diesem Pad-Chat dort, Quatsch, Pad, nicht Chat, sondern in dem Pad da geführt wird. Und die mehr hier abgebildet wird auch. Das fände ich wichtig. Und drittens, inhaltlich finde ich das, was in dem Pad steht, ab Zeile 62, 63, diese vier Begriffe, nämlich Kulturoptimismus, Feminismus, Antifaschismus und Kosmopolitik, wie man das aus, dann wie immer man den Begriff dann wählt, halte ich persönlich für wesentlich als Kern, wie auch immer, dieser gearteten Plattform. Das sind so Konflikte, die in den letzten Jahren ja innerhalb der Partei immer wieder aufgebrochen sind, und anhand derer, meiner Meinung nach, man sich hier finden könnte. Und jetzt bin ich auch schon wieder ruhig. Ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall so die inhaltlichen Konflikte sind, weil es hieß ja auch ganz häufig, ja, wir haben da ja eigentlich gar keine Reibungspunkte, aber ich glaube schon, dass das halt eben genau die 20% auch inhaltliche Differenz zu der Gesamtpartei jetzt sind, die eigentlich auch ein großes Potenzial auch für die Gesamtpartei darstellen, weil wir uns damit halt auch dementsprechend weiterentwickeln können, wobei ich eben glaube, dass wir jetzt halt eben als Strömung oder wie immer man es bezeichnen mag, recht ähnliche, gleiche Positionen haben, die man da auch dementsprechend vertreten kann und sollte. Ich sehe aber trotzdem auch noch einen weiteren Punkt, weil das ist mir so aus westlicher Sicht jetzt hier NRW-Sicht aufgefallen, insbesondere als wir die Diskussion im Landesverband hatten, ob wir zu einer Blockade-Demo aufrufen sollten. Haben wir bestimmt einige mitgekriegt, waren ein bisschen hin und her, will auch gar nicht näher so auf den Vorfall als solchen eingehen. Mir hat es aber gezeigt, dass wir halt in der Methodik da schon ganz klar Unterschiede haben. Also es sind einmal ich will sie jetzt nicht nur Aktivisten nennen, weil Aktivisten auf eine gewisse Art und Weise sind wir eigentlich alle, aber mehr die realpolitisch die Näheren, die Alltagspolitik machen, da eher konservativ ist jetzt auch das falsche Wort, praktikabler an die Sachen rangehen und wiederum für die meisten von uns ist völlig selbstverständlich, eine Blockade zu machen, so zumal sie auch nicht strafrechtlich groß relevant ist. Man kann sich ja schön wegtragen lassen. Ich glaube, das ist schon nochmal so ein wichtiger Knackpunkt, der in der Methodik als solche mitdiskutiert werden sollte, aber vielleicht nicht heute Abend. Gut, ich bin hier in den Fishbowl gekommen, weil ich gedacht habe, nachdem ich die ersten paar Minuten zugehört habe, das musste irgendwo ein paar Sachen mal klarstellen oder versuchen, aus deiner Sicht klarzustellen. Zum einen, danke Monopol, dass du darauf hingewiesen hast, wir ist eine ganz schlechte Art zu reden, weil wir impliziert, ich habe eine Hundertschaft an Menschen hinter mir, dabei vertrete ich eigentlich normalerweise immer nur meine Meinung und nicht die von irgendwelchen anderen, denn es ist schwer, Menschen ins Gedächtnis zu gucken, in den Kopf zu gucken, man kann höchstens zuhören. Viele Diskussionen in der Piratenpartei sind momentan einfach gar nicht möglich und das hat damit zu tun, dass die Sachdiskussion von einer persönlichen Diskussion überlagert wird. Und wenn man im Vertrieb arbeitet oder in vielen anderen Bereichen auch, dann hat man irgendwann gelernt, dass wenn persönliche Differenzen bestehen, eine sachliche Diskussion nicht wirklich zielführend ist, sondern dass man tatsächlich zuerst die persönlichen Probleme aus dem Weg räumen muss. Das führt dann dazu, dass ich zum Beispiel sage, ich habe momentan ein großes Problem mit der Identifikation mit der Partei selbst. Ich bin Pirat geworden, weil auf mich kein anderes Label passt. Ich bin weder liberal noch Sozialdemokrat noch grün, ökologisch, ökonomisch, keine Ahnung was orientiert. Ich bin Pirat, weil ich nämlich der Meinung bin, dass ich weder progressiv noch nur sozialliberal noch nur irgendwas bin, sondern ich habe zu vielen dieser Themen unterschiedliche Meinungen, die manchmal dann in die progressive Schiene passen, manchmal in eine sozialliberale Schiene und manchmal in andere Schienen. Wenn wir uns hier progressive Plattform nennen, dann führt das dazu, dass wir eigentlich ein Label nehmen und irgendwas belegen und dementsprechend auch wieder Ausgrenzung gegenüber anderen Menschen betreiben. Yeah. Ich mag diese Begrifflichkeit und ich mag die Labels nicht. Mein Label ist Pirat und das ist das einzige Label, was ich für mich akzeptiere. Bist du ganz sicher, dass du dich der progressiven Plattform zugehörig fühlst? Nein, ich gehöre zu keiner Plattform. Dann würde ich dich bitten, die Fishbowl zu verlassen. Okay. Das ist ja einfach die Regel. das bitte den Leuten, die sich dieser Plattform zugehörig fühlen und die diese Plattform jetzt irgendwie gründen wollen, die Möglichkeit, das zu tun. Und freut euch alle, dass ihr es hier bei uns im Mumble machen, ja, wo jeder zuhören kann, was er zu sagen hat, was ihre Emotionalität ist, empathisch zuhören kann und so weiter. Das geht auch irgendwo anders. So, bitte Entschuldigung, weiter. So, ich dränge mich jetzt hier einfach mal rein. Also für mich sind die Konfliktlinien in dieser Partei ganz klar geprägt von zwei Feldern. Einmal den Stil und zweimal das Selbstverständnis, was verstehe ich eigentlich unter Politik und warum mache ich eigentlich Politik. Der Stil ist meines Erachtens nach, wir haben eine ganze Menge Leute in dieser Partei, die Politik machen wollen, weil sie Gesellschaft gestalten wollen oder an der Gestaltung von Gesellschaft teilnehmen wollen. Und wir haben eine ganze Menge Leute in dieser Partei, die irgendwie, ja, keine Ahnung, lebenslangen Ban im Heise-Forum haben und deshalb sich einen neuen Spielplatz gesucht haben. Problem ist, dass viele Leute immer noch mit den Leuten, die aus dem Heise-Forum bereits rausgeflogen sind, spielen, weil persönlich sind die ja ganz nett. Der macht doch so viel und der hat beim letzten Grillen immer die Würstchen gewendet. Was wir es in dieser Partei immer noch nicht geschafft haben, ist es eine klare Kante gegen Leute, die ich als Arschlöcher bezeichne. Ja, ich weiß, nicht nett, aber ich meine so Menschen, die heute Abend hier sind und im Pet-Chat 120 Mal mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf schreiben. Oder was war das, was Kant da reingepastet hat? Das ist einfach mal eine Verhaltensweise, die ist in sich destruktiv und die kann nicht akzeptiert werden. Und das ist auch für mich mit einer der Gründe, warum es mir ganz wichtig ist, jetzt hier diesen geschützten Raum zu haben, in dem wir sagen können, hey, du trägst gerade nicht zur Diskussion bei, was du gerade machst, ist irgendwie Selbstbeschäftigung, bitte geh, wir wollen hier arbeiten. Weil wir arbeiten daran, Politik zu machen. Wir sind eine Mitmachpartei, es darf hier jeder mitmachen, solange er mitmacht. Und Leute, die einfach nur kommen, um sich zu stören, um andere Leute an der Arbeit zu stören, um sich selbst damit besser zu fühlen, warum auch immer die sowas machen, einfach mal diesen Leuten sagen zu können, hier, da, danke, da ist die Tür und tschüss. Zweiter Punkt. Ich habe gestern Abend oder gestern Nacht so ein Bildchen getwittert mit irgendwie so linke Hälfte, rechte Hälfte der Piratenpartei. Da ist viel Wahrheit drin, weil für mich ist jetzt mal der Unterschied, warum ich mich als Teil dieser progressiven Plattform fühle und mich hier deutlich besser aufgehoben fühle, als jetzt in irgendeiner Gruppe, wo irgendwelche Menschen drin sind, die sagen, ich will kein Label haben. Ja klar, ich bin Pirat. Warum bin ich Pirat? Weil ich als undogmatischer Postoperaist in Deutschland sonst keine andere Partei finde. Ja, ist ein Label, das habe ich mir selbst gegeben. Können wir auch noch mal bei Gelegenheit woanders 2 Stunden drüber reden, was ich damit meine. Geht darum, ich habe diese Partei wahrgenommen und sehe in dieser Partei die einzige politische Bewegung, die wir haben, die das Potenzial hat, zu verstehen, was die digitale Revolution für die gesamte Gesellschaft bedeutet und von der digitalen Revolution aus nach vorne zu gehen und diese digitale Revolution in die gesamte Gesellschaft zu bringen und die Gesellschaft zu verändern. Problem, das wir haben, ist, der Ansatz, den wir als Progressive da fahren, ist ein wahnsinnig visionärer Ansatz. Da ist wahnsinnig viel Science-Fiction dabei, da ist wahnsinnig viel Dinge dabei, das für uns alltäglich ist, was wir, als wir noch klein waren oder noch in die Schule gegangen sind, vollkommen unmöglich schien. Und dass wir das einfach weiterdenken und uns denken so, hey, vor 10 Jahren hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist und jetzt ist es alltäglich. Wie wird es dann in den nächsten 10 Jahren aussehen? Lass uns das Schöne, was sich da entwickelt hat, einfach noch viel geiler machen versus einen Flügel, den ich jetzt bewusst als konservativ es in bewahrend beschreibe, der sagt, ja, wir haben jetzt ein Netz und diese komische Offline-Welt kommt zu uns in unser Netz und will hier blöde Dinge machen, wobei das auch schon untertrieben ist, weil die wollen hier im Netz Dinge machen, die sie sich in der Welt weg vom Keyboard niemals trauen würden. Also Vorratsdatenspeicherung, probiert mal irgendwie das für Autos durchzusetzen. Gäbe Revolution in Deutschland. Bundestag wäre in 2 Stunden niedergebrannt. Und die wollen halt das Netz bewahren. Das ist durchaus auch ein wahnsinnig guter Ansatz, aber es ist so ein, ich sag jetzt mal, ängstlich wenig bis gar nicht visionärer Ansatz. Und da ist halt einfach das Problem, dass die einen sagen, hier, wir wollen nach vorne denken, wir haben hier einen Traum und wir wollen die gesamte Gesellschaft unserem Traum anpassen, und die anderen sagen, nee, die Gesellschaft so wie sie ist, ist eigentlich ganz gut, die darf nur nicht schlechter werden. Und ich glaube, der große Konflikt ist da zwischen diesen beiden Dingen, also zwischen diesen beiden Lagern. Der eine sagt, lass uns den Traum träumen und damit auch wirklich mal auf die Kacke hauen und uns wirklich auch mal hinstellen und Weltraumaufzüge fordern, weil wir können und weil wir wissen, dass es geht. Und die anderen sagen so, oh Gott, nein, dann verlieren wir Wähler. Und ja, ich glaube, der Konflikt ist brückbar, wenn wir den ersten Konflikt, die Leute, die aus dem Heise-Forum rausgeflogen sind, bei uns auch ganz klar sagen, hier, wir wollen hier arbeiten, wir wollen Politik machen, wir sind nicht hier, weil wir keine Freunde und sonst nichts zu tun haben. So, und jetzt bin ich wieder im Zuhörerraum. Ja. Also die Talking Points, die hier aufgeschrieben sind, finde ich extrem wichtig, weil, also das ist dieses Kulturoptimistische, und da meine ich auch ganz konkret das Liquid Democracy SMV-Ding, würde ich damit in Verbindung bringen. Und Feminismus, Antifaschismus und das Kosmopolitische. Mir ist wichtig, dass die Leute, die diese Themen vertreten oder die auch in der politischen Praxis leben wollen, also SMV, Liquid Democracy, bisher daran gehindert wurden. Also wer irgendwie über Feminismus redet, wird in der Partei dazu gezwungen, ständig eine Grundsatzdebatte zu führen, anstatt auch drüber nachzudenken, was man für neue politische Positionen macht, Programm zu schreiben, solche Dinge. Man ist in einem ständigen Prozess, Positionen zu verteidigen. Ich wünsche mir, dass diese Plattform so funktioniert, dass Leute, die was passieren wollen, die das System hacken wollen und die auch einfach, also jetzt im konkreten Fall beim Feminismus auch, hier arbeiten können, ohne ständig diese Grundsatzdebatten zu führen und auch diese Plattform im Rücken haben, wenn sie nach außen Positionen vertreten oder neue Ideen und neue Gedanken. Das heißt, mein großer Wunsch, Feminismus, auch Kulturoptimismus, das heißt, neue Dinge auch probieren und nicht zerreden, das ist auch dieses Ding. Antifaschismus ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber hier auch, dass die Protestform immer zurück, also dass die nicht die kritisiert wird, sondern zuallererst Menschen geschützt werden. Ja? Also Nazis sind eine reale Bedrohung, vielleicht nicht für die meisten Leute, die hier im Rechner sitzen, aber doch für einige, die man schützen sollte. Und das Kosmopolitische ist auch wieder was Visionäres, was mit dem Kulturoptimistischen zusammengeht. Ich glaube, wir haben dann doch gemerkt, so selbstverständlich ist es dann doch nicht. Und es ist aber eine positive Vision, dass man globale Probleme eben auch nur global lösen kann und dass man einer weltweit vernetzten Wirtschaft und wie wir auch wissen, weltweit vernetzten Geheimdiensten auch eine weltweit vernetzte kosmopolitische Bewegung entgegensetzen muss. Meine Wünsche waren das. Und jetzt gehe ich nach oben. Hallo, hier ist Anne. Ich glaube, ich bin jetzt dran nach Pat, oder? Du bist einfach dran. Ja, also ich wollte kurz beschreiben, warum ich jetzt gerade mir wünsche, dass sich da ein arbeitsfähiges Medium bildet oder eine Plattform oder wie auch immer man es nennen darf. Weil bei mir ist zurzeit die Situation, dass ich finde, wir sind irgendwie mit dem geilsten Programm zur Europawahl angetreten, das man überhaupt nur haben kann, dass man echt stolz vertreten kann und sagen kann, ja, wir haben Lösungsvorschläge, ja, wir haben Ideen. Zur Bundestagswahl ging es mir auch so gut, da fand ich, dass es noch ein paar Lücken drin gab, aber auf jeden Fall sind für mich die Piraten diejenigen mit den richtigen Ideen und ich vertrete sie auch im Kleinen, wenn es manchmal nicht so einfach ist, weil da jetzt nicht unbedingt auf Kommunalebene das Urheberrecht reformiert wird, aber trotzdem dort unsere Ideen zu vertreten, und ich kann zurzeit nicht mehr arbeiten, das ist mir im Moment unmöglich. Also es ist teilweise aktiv dafür gesorgt worden, dass ich nicht mehr in der Lage bin zu arbeiten. Das fängt halt damit an, dass ich die Fraktionssitzungen der Piratenfraktion Neukölln im Mumble plötzlich in einer Form getrollt werden, wo ich dachte, nanu, wer interessiert sich dann plötzlich alles für Berliner Kommunalpolitik? Das hat nicht aufgehört nach der Europawahl, das hat auch nicht aufgehört nach meinem Krankenhausaufenthalt oder während meines Krankenhausaufenthalts. Das hat aber auch schon vorher natürlich nicht aufgehört, während die realen Nazi-Bedrohungen und die Nazi-Demos da waren. Ich habe versucht, den Wahlkampf bis zum Ende im Rahmen meiner Fähigkeiten durchzuziehen und trotzdem die Ideen der Piraten auf Podien überzeugt wiederzugeben. Ich habe behauptet, dass die Piratenpartei eine klar antifaschistische Partei ist und dass man die Piraten wählen sollte, gerade wegen des Rechtsrucks in Europa, und habe mich dabei ein bisschen gefühlt, als würde ich lügen, weil es gleichzeitig so war, dass Piraten dazu aufgerufen haben, Wahlkampfveranstaltungen von ihrer Partei, an denen ich teilnehme, zu boykottieren, zu stören, dafür zu sorgen, dass ich mich dort nicht hintraue oder aus gesundheitlichen Gründen absagen muss. Das führt dazu, ich sehe an dem Direktwahlergebnis in Neukölln auch und an der Arbeit, die wir da so machen, dass das eine sehr große Unterstützung hat und auch gerade, dass die Themen, die ich da beackere, eben dort natürlich sehr real und sehr wichtig sind. Wir haben in Neukölln eine organisierte Nazi-Szene und für mich ist das eben eine tatsächliche Gefahr. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die eben von nicht vorhandener Migrationspolitik oder Ressentiments und Armut betroffen sind. Und wir haben eine neu gebaute Notunterkunft, wo 400 Menschen, vornehmlich Syrer, vor allem mit Kindern leben. Also das sind alles die Themen, die ich auch dort vor Ort beackere. Und ich möchte das eigentlich auch gerne weitermachen und auch im Namen der Piraten. Bloß im Moment bin ich nicht arbeitsfähig. Ich würde es schön finden, wenn die Dinge, die ich anzuregen habe, weiter zur Diskussion stellen könnte. Dazu brauche ich natürlich auch einen gewissen Schutzraum, weil wir müssen uns überlegen, wer unsere eigentlichen politischen Gegner sind. Also wir werden mit unseren Positionen niemals eine absolute Mehrheit erringen, ohne uns zu verraten. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Alleine mit der Urheberrechtsreform machen wir uns natürlich mächtige Gegner. Das sind auch diejenigen teilweise, die über uns schreiben. Wir treffen teilweise die Selbstverständlichkeit von staatlichen Überwachungs- und Sicherheitsideologien an. Natürlich haben wir da mächtige Gegner und natürlich werden sich einzelne Leute rausgepickt, die man dann irgendwie fertig machen kann, um die Piraten zu diskreditieren. Und ich finde es halt schockierend, wenn man da so mit drauf einsteigt. Und wenn zum Beispiel, im Mumble habe ich mich ja schon überhaupt nicht mehr bewegen können, so wirklich. Aber wenn ich dann auf Twitter nur so am Rande mitbekomme, dass in den gesamten Kandidatinnenbefragungen ich irgendwie zum Thema bin oder Wahlkämpfe darüber entscheiden werden, wer die härtesten Maßnahmen gegen mich verspricht und nicht die thematische Ausrichtung. Und ich denke, wenn es dort keine neuen Plattformen gibt, werde ich in Zukunft eben nicht mehr politisch arbeiten können und unsere Themen und unsere Thesen vertreten. Und das hoffe ich, dass das demnächst wieder ein bisschen anders wird. Bin ich jetzt dran? Ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren. Deswegen frage ich lieber erstmal. Fühlst du dich der progressiven Plattform sehr zugehörig? Fragst du das jetzt mich? Ja. Naja, also zum einen bin ich ja jetzt zum Landesverband Berlin übergetreten, weil ich glaube, dass da so der Kern der progressiven Piraten ist, und zum anderen, weil ich da auch den Kern der Piraten an sich sehe, was mir auch nicht immer unbedingt klar war am Anfang, als ich hier in Rheinland-Pfalz Pirat wurde. Ich denke, diese aufgesetzte Labelung von sozialliberal hier in Rheinland-Pfalz hat mir auch nicht gefallen, aus dem einfachen Grunde, weil das ja auch immer irgendwelche Grenzen bedeutet. Ich wollte aber nochmal auf das Thema Konfliktlinien eingehen. Mir war oder ist es auch nicht immer klar, wo welche Konfliktlinien laufen, und die kreuzen sich auch oft. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich auch innere Konfliktlinien entwickelt habe und mich dann auch einfach irgendwann mal so ein bisschen verloren gefühlt habe in diesem ganzen Parteigefüge, was auch dazu geführt hat, dass ich vielleicht dann auch das ein oder andere Mal wild um mich geschlagen habe, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wo gehörst du jetzt hin? Es sind dann viele Dinge, die dann auf dich einwirken, und das hat dann dazu geführt, dass es Situationen gab, und ich weiß auch, dass es anderen Piraten so gegangen ist, weil wir darüber gesprochen haben, dass man an bestimmten Stellen, ich sag's mal ganz krass, auch die Piraten verleugnet hat. Man wurde zu Veranstaltungen eingeladen, um zu irgendwelchen Themen zu sprechen, Und dann, wie so, ja, bist als Person sehr gerne gesehen und deine Sachen finden wir toll, aber den Piraten lassen wir mal zu Hause. Das ist dann auch wieder eine innere Konfliktlinie, die sich entwickelt hat. Und dann kam dann dieses Gezerre von Piraten, die von den verschiedenen Flügeln, sag ich jetzt mal, wahrgenommen wurde als unentschlossen oder keine Ahnung, nicht wirklich definiert. Dann wurde dann von beiden Seiten ein gezerrt. Das war natürlich auch nicht so unbedingt schön, hat aber letztendlich dazu geführt, dass ich mich selber politisch geschärft habe und mir auch klar wurde, da gehörst du jetzt hin mit den Dingen, die das für dich mit springt in der thematischen Arbeit, in der thematischen Entwicklung, weil das hat ja auch etwas mit meiner persönlichen Glaubwürdigkeit zu tun, wenn ich als Pirat in bestimmten Zirkeln zu bestimmten Themen stehe und bin da vielleicht noch von meiner Person her verhaftet, dass man ja dann oft angegriffen wird, nicht als Person, sondern als Pirat oder auch umgekehrt. Das sind alles ganz, ganz schwierige Situationen und die bedürfen auch einem gewissen Rückhalt aus der Piratenpartei. Und diesen Rückhalt habe ich dann auch nicht mehr gefunden und gesehen. Das kommt jetzt so langsam ein bisschen. Und deswegen war für mich der Entschluss, ja, es geht jetzt weiter. Ich gebe dieser Partei die berühmten 100 Tage, auch mit diesem Bundesvorstand. Ja, ich möchte meine thematischen Dinge weiterentwickeln, weil da sind doch so ein paar Sachen, die finde ich total wichtig, müssen wir jetzt im Detail nicht besprechen. Und ja, ich gehe bewusst den Weg, indem ich sage, ich möchte nicht in einem Sozialliberalen, den aber ich als sehr konservativen Gemengelage empfinde, sein, sondern ich möchte bei den Visionen sein, ich möchte bei den progressiven Piraten sein und ich das findet da für mich statt. Und das ist jetzt der Punkt, warum ich heute hier bin. Und dazu habe ich viele tolle Sachen gehört, muss ich sagen. Ist in Ordnung. Auch von Menschen, wo ich vielleicht früher auch mal so ein bisschen gedacht habe, naja, die mag sie jetzt nicht so doll. Und ich sehe das hier für mich auch als einen gewissen Reset. Deswegen sage ich ganz klar, Leute, denen ich jetzt in letzter Zeit vielleicht auf die Füße getreten habe, in meiner Verzweiflung, sage ich mal, tut mir leid, das war jetzt nicht persönlich, sondern aus der ganzen Gemengelage entschuldigt. Es ist jetzt ein Reset und die Leute, die sich jetzt hier finden, bitte seht das so, lasst uns auch gewisse Dinge, die in diesem Lager angefallen sind, jetzt erstmal hinten anstellen, weil sonst sehe ich nämlich gerade die Gefahr, ist mein letzter Satz, die Gefahr, dass wir, wenn wir uns jetzt hier finden, auf dieser Seite der Linie, dass wir dann plötzlich neue Konfliktlinien untereinander haben und dann dürfte es nicht weiter zu sein, dass alles zerfällt. Danke. Ich würde fragen, ob Anke mal was sagen möchte, weil Anke ist schon länger hier an der Fishbowl und ich würde mir das wünschen. Ja, Anke hat wild protokolliert und es lässt sich so schwer gleichzeitig reden und schreiben. Deswegen habe ich bis jetzt meine Klappe gehalten. Es sind auch sehr viele Dinge schon gesagt worden, die ich auch gesagt hätte. Für mich, vielleicht um gewisse Schwerpunkte herauszuarbeiten, für mich ist das Kulturelle tatsächlich eines der wichtigsten Dinge. Also neben dem, dass ich uns politisch, auch wenn man manche ja Probleme mit den Labels haben, ich finde, wir sind einfach eine linkere Plattform, kann man auch einfach mal so sagen. Und für die Linken in Deutschland sehe ich für viele Bevölkerungsgruppen eigentlich niemanden, den die wählen können, denn mit einem Durchschnittsalter von 61 Jahren ist die Partei Die Linken für ganz viele eben keine visionäre Option und genau die wollen wir ja sein. Aber das ist, glaube ich, auch schon hinreichend gesagt worden, vielleicht vom Alter mal abgesehen. Was mir persönlich aber sehr stark aufgefallen ist, ist diese kulturelle Geschichte. Ich habe das versucht ja auch beim ABPT schon anzusprechen. Ich fand das erschütternd, entsetzlich, schockierend und eigentlich finde ich gar nicht Worte, die krass genug sind, um auszudrücken, was dieser Mangel an innerparteilicher Demokratie, wie schlimm das eigentlich ist und wie wenig das zu einer Partei passt, in der ich mich zu Hause fühlen möchte. Und ich würde mir wünschen, dass in unserer Plattform diese Art innerparteilicher Demokratie eben wirklich funktioniert. Dass man sich respektiert, dass man sich reden lässt, dass man, wenn man wen nicht leiden kann, den Mensch halt nicht wählt für irgendwas oder es konstruktiv rüberbringt, aber dass wir niemals Leute ausbuhen, dass wir diese ganzen Mobbing-Geschichten einfach nicht machen, sondern dass wir einen menschlich anständigen Umgang miteinander pflegen. Und dass wir, wenn es um eine bestimmte Sache geht, dass wir dann immer genau über diese Sache reden und nicht, was Anne ja zum Beispiel an ihrer persönlichen Geschichte erzählt hat, so ist mir das mit Feminismus dauernd gegangen. Egal, für was ich irgendwann mal kandidiert habe, ich kriegte immer diese Femi-Fragen, ich kriegte immer Feminismus-Vorwürfe und im günstigsten Fall in der letzten Zeit war das eher so, hieß es, obwohl sie Feminismus macht, aber dieses eine Thema kann sie doch. Mit Ausnahmen, da kam auch gerade vor ein, zwei Wochen, von Netzpolitik hat sie keine Ahnung, außer sie ist mit einem Hacker verheiratet. Also da leugnet man dann alle inhaltlichen Sachen, die ich tue, mit der einzigen Begründung, na, die ist halt Feministin. Und sowas möchte ich in dieser Plattform auch nicht erleben. Und ich glaube, die anderen Dinge, die sind hinreichend gesagt worden, die muss ich nicht wiederholen. Ja, dann möchte ich gleich als Neuster in der Runde einsteigen und sagen, warum ich hier bin. Und die Frage lässt sich eigentlich konstant immer beantworten, warum ich da bin, wo andere Piraten sind. Und das ist halt, um die Gesellschaft zu verändern. Ich habe schon zu ganz, ganz vielen Menschen gesagt, als es über die letzten Monate gebrodelt hat, ich möchte nicht die Piraten verändern, ich möchte die Gesellschaft verändern. Das heißt nicht, dass wir hier keine Themen besprechen sollen, die komplett von uns losgelöst sind, beziehungsweise andersrum, dass wir auch kritisch mit dem umgehen, was in der Partei geschieht. Aber es soll eine gewisse Prioritätensetzung sein, insofern, dass das eben das Wichtige ist. Kann man mich verstehen? Ich sehe da nur, dass der Steff immer tippt. Ist gut. Wunderbar. Also das ist mir erstmal ganz wichtig. Ich möchte nicht aus meiner Sicht, dass die Plattform primär eine Plattform wird, über die man innerparteiliche Vorgänge kommentiert, sondern dass sie die Basis ist, von der aus inhaltliche Arbeit gemacht wird, und zwar auch durchaus in gesamtparteilichen Gremien, in den existierenden AGs. Auf inhaltlicher Ebene ist mir ganz, ganz wichtig, und das hat der Bokor meiner Meinung nach bisher am stärksten, zumindest in der Zeit, wo ich zugehört habe, herausgestellt, dass wir eben die Digitalisierung nicht als Oberflächenphänomen verkommen lassen dürfen. Das heißt, wir müssen die Digitalisierung und die soziale Frage zusammendenken. Wir müssen das herausstellen, wie das zusammenhängt und auch, dass eigentlich die reale Gefahr besteht, nicht nur, dass uns Bürgerrechte abhanden kommen und die nicht mehr aufs Digitale übertragen werden, sondern dass uns auch diese transformative Wirkung eventuell abhanden kommen kann, wenn nämlich für die Mehrheit der Menschen, um es mal so auszudrücken, WhatsApp und Facebook als reine Interface-Ergänzung zu ihrem Leben, wenn das Internet für die Menschen ist. Und das, glaube ich, wäre halt eben ein krasser Rückschritt, wenn wir dieses Potenzial nicht ausnutzen. Und deswegen werde ich mich persönlich eben in den nächsten Monaten theoretisch und praktisch damit auseinandersetzen, wie man Digitalisierung und die soziale Frage eben ganz konkret miteinander verbinden kann, weil sie zusammen gehören. Und wenn man sie nicht zusammen denkt, man meiner Meinung nach eine große Chance aufgibt. Was uns von anderen linken Strömungen innerhalb und außerhalb verschiedener Gruppen unterscheidet, ist definitiv das klare Bekenntnis zu Inklusion und Teilhabe, wo es eben nicht nur um reine Umverteilung, um Nachkorrektur geht, sondern tatsächlich, dass man Menschen von vornherein annimmt, dass man daran ansetzt, dass das Normale eigentlich kein Begriff ist, der mehr exkludierend verwendet werden kann, sondern dass das normal ist, was gelebt wird und so auch akzeptiert werden muss. Und da, denke ich, kann man die Brücke zurückschlagen, und damit komme ich auch zum Ende. Wir müssen das praktizieren in unserem Umgang, sowohl innerhalb der Partei als auch außerhalb der Partei, dass wir mit anderen Meinungen klarkommen. Wir müssen uns den Diskussionen stellen. Ich möchte sie auch gerne führen, aber nicht so eben auf die Art und Weise, dass wir immer wieder an diese Grundsatzpunkte kommen, sondern dass man auch irgendwie weiß, welche Diskussionen möchte ich eigentlich führen. Ähnlich wie, welche Schlachten möchte ich denn überhaupt kämpfen. Und wenn wir jetzt nicht auch zeigen, dass wir Brücken bauen können, egal in welche Richtung, auch zu den Leuten innerhalb der Partei, denen wir momentan weniger vertrauen. Wenn wir das nicht machen, dann denke ich, dass wir als Partei niemals wieder überzeugend zeigen können, dass wir überhaupt Kompromisse schließen können und in dieser Verantwortung eben auch politische Entscheidungen treffen wollen oder können. Und das ist für mich ganz entscheidend, dass wir diese inhaltliche und strukturelle, diese Stilebene halt verbinden, wie das vorhin schon öfters angeklungen ist. Kann ich kurz einhaken als Organisator? Und zwar, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Erstmal würde ich jetzt sagen, wir haben in diesem Pad eine Reihenfolge an Menschen. Die ist teilweise nicht aktuell, teilweise schon. Bevor wir jetzt weitermachen in der Diskussion, möchte ich, dass wir da strukturiert vorgehen und die Leute, die sich in diesem Pad eintragen, nach einer Reihenfolge wirklich in dieser Reihenfolge drankommen. Das war gerade nicht der Fall. Insofern gehen wir jetzt nach der Reihe durch. Da steht 1, Steff, du bist da. Dann 2 ist Wolfgang immer noch. Wolfgang, willst du dann als Zweiter was sagen oder stehst du noch von vorher drin? Ich würde gerne nachher was sagen, aber ich ziehe mir erstmal zurück, soll erstmal Steff was sagen. Okay, das heißt, du bleibst aber quasi nach Steff in der Liste. Anke hatte jetzt gerade geredet, du stehst als Dritte drin. Willst du als Dritte nochmal was sagen oder erstmal was andere vorlassen? Anke ist gar nicht mehr in der Fishbowl. Wie bitte? Anke ist gar nicht mehr in der Fishbowl. Okay, dann können wir sie da rausstreichen. 20 Minuten nicht aktuell. Okay, dann können Sie da rausstreichen. Ich möchte nur, also damit ihr versteht, was ich gerade hier mache, es ist so gewesen, dass sich manche Leute ins Pad auf Platz 12, 15, 33, 4 Millionen eingetragen haben und gleich geredet haben. Es lag nur daran, dass sie einfach schneller das Wort ergriffen haben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Fairness und das ist auch nicht gut für die Diskussion. Deswegen bitte in der Reihenfolge des Pads und auch nochmal die Bitte an Dirk, bitte achte auch darauf, dass die Leute dann in dieser Reihenfolge ungefähr reden. Und wenn jemand dann eben nicht auffindbar ist, dann macht man halt mit dem Nächsten in der Reihenfolge weiter. Okay, wir können das gerne versuchen, möchte aber darauf hinweisen, dass wir jetzt eine knappe Stunde unterwegs sind, vielleicht noch 5 Minuten zu diesem Thema und dann zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, sonst kriegen wir es nicht hin. Genau, das können wir nochmal klar machen, dass es halt um diese Grundsatz, also die Konfliktlinien geht und dann um die Struktur. Dann mache also in der originalen Tagesordnung hatten wir gesagt, 22:30 fangen wir mit der Struktur an. Ich weiß nicht, wie du das siehst, zeitlich, dass man jetzt noch 10 Minuten macht über das Thema Konfliktlinien. Dann lasst alle die, die jetzt noch in der Liste stehen, noch reden. Bitte zügig wiederholen, was schon mal da war. Und dann machen wir nach Laura Schluss mit diesem Punkt und gehen zum nächsten über. Und dann kriegen wir das schon hin. Und vielleicht nicht die, die schon mal geredet haben, sondern nur die, die noch nicht geredet haben. Und dann schaffen wir das. Steff. Ja, danke. Also erstmal zum Initiationsritus. Ja, ich bekenne mich zur progressiven Plattform bisher, soweit. Und ja, ich bin großer Fan davon, nicht ganz so kleinteilig zu werden, gerade in so einer Erstveranstaltung. Und deswegen schlage ich jetzt auch nur eine Perspektive vor, über die nachgedacht werden kann. Also ich persönlich würde mich einfach distanzieren von Menschen, die überhaupt keine Privilegienbrille haben oder haben wollen und null an Herrschaftskritik interessiert sind, egal in welcher Partei die zu finden sind oder an welchem Stammtisch. Das geht halt über die Konfliktlinie der Piratenpartei hinaus, sondern es ist eine Konfliktlinie, die insgesamt besteht. Die 4 angebotenen Begriffe, die jetzt aufgeworfen sind, antifaschistisch, feministisch und so weiter, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Aber ich glaube nicht, dass wir alle möglichen Positionen jetzt finden können, also können, beziehungsweise überhaupt für einen langen Zeitraum festlegen können. Deswegen würde ich persönlich vorschlagen, vielleicht dieser progressiven Plattform eine Maxime zu geben. Und die werden bisher für mein Dafürhalten, dass Privilegien eben hinterfragt werden und eben auch zu gucken, wer sie nicht hat und dementsprechend diese Diskrepanz abzubauen. Und wenn man so eine Maxime hat, dann schafft man eben auch den Rahmen für ganz viele Themen und so eine Maxime kann von Feminismus bis Netzpolitik alles fallen, ohne von vornherein Begriffe zu besetzen, die schon besetzt sind, beziehungsweise die schwammig sind. Das war's. Wolfgang. Ja, ich versuche mal eine Brücke zu schlagen von Anke über, ich weiß es wieder nicht, war es Joachim oder war es Flo Bokor? Bis hin zu Oliver, der vorhin als Nicht-P-Plattform-Mitglied sich geäußert hat. Als ich zu den Piraten kam, war ich eigentlich vorher ewig lange Sozi gewesen. Davor war ich mal Kommunist. Ich habe also eine ziemlich lange Geschichte hinter mir und bin eigentlich erst bei den Piraten richtig Pirat geworden. Ich bin aus Protest gegen Zensurland 2009 gekommen und bin im Laufe der Zeit in einer ganz anderen Debattenkultur richtig piratisiert worden für das, was D-Punk vorhin gesagt hat, nämlich für die Vision, für die total bekloppten, geilen, schönen Anträge, die wirklich kosmopolitisch und kulturpolitisch und richtig toll waren, die also total irre waren teilweise und die ich absolut begrüßt habe, wie den Zeitreiseantrag in Bochum. Ich bin also völlig erweitert worden, aber das Ganze in einer Stilart, die attraktiv war, die für mich attraktiv war und die für mich tragbar war. Ich war begeistert davon. Und diese Begeisterung, die ist uns nicht gelungen, in der letzten Zeit auf andere Piraten, wie zum Beispiel gerade eben den Oliver, rüberzubringen. Und das müssen wir anders tun. Und auch das sollte das Ziel dieser Plattform sein. Vor dem Hintergrund sehe ich tatsächlich eher weniger Trennlinien als nur Stil-Trennlinien. Denn das Programm ist nach wie vor unverändert. Die Inhalte sind nach wie vor visionär und toll. Und es ist völlig richtig, dass wir nicht eine einzige vernünftige Antwort auf die digitale Revolution gegeben haben. Ich möchte gleich ein Beispiel nennen und dann beende ich meinen Vortrag. Wie kann es sein, dass der Audi-Meister meiner Werkstatt dann seinen Arbeitnehmer fit im Griff hat und wenn ich in Frankreich rumfahre, der Audi-Meister der Werkstatt dort sehen kann, wie flott sein deutscher Kollege ist und dort die Daumenschrauben anziehen kann? Auf solche Dinge und viele andere Dinge haben wir keine Antworten gefunden und die können wir gestalten und die müssen wir auch gestalten. Das meint das, was von Bucher eben gekommen ist und was völlig richtig ist. Noch einmal, wenn wir attraktiv sind, wenn wir so kommunizieren, dass die andere Seite es auch attraktiv findet, uns zu folgen, dann können wir überzeugen. Wenn wir das nicht tun und unter uns bleiben und die Resultate auch nur unter uns gestalten, wird das nichts. Und es muss eine Heimat sein, das ist das Wort, in der auch Anne sich wohlfühlt und sicher fühlt. Ohne Wenn und Aber. Und wenn wir das nicht hinbekommen, brauchen wir nicht zu starten. Markus. Hi, also ich habe jetzt diverse Sachen. Ich würde ganz gerne, dass bei diesen Talking Points Herrschaftskritik reinkommt, weil ich finde, dass wir an ganz vielen Punkten, sagen wir mal so, Strukturen haben, bei denen Macht ausgeübt wird. Und ich habe gesehen, dass viele der progressiven Piraten sich quasi an der Stelle auch entsprechend so sehen. Das ist ja vorhin auch schon angeklungen, fände ich schön. Das nächste ist das Ding mit der Informationsgesellschaft weiterdenken. Wir haben mit dem Internet und mit der globalen Kommunikationsmöglichkeit so viele Möglichkeiten. Und das war das Ding, was mich damals zu den Piraten getrieben hat, dass wir quasi über diese Informationsfreiheit, die ja möglich ist, Wissen tauschen können. Damit kann jeder Mensch quasi hat über diesen Zugang zu Informationen sehr gleiche Möglichkeiten, sich zu entfalten, sich weiterzubilden, dass quasi über dieses Informationsding riesige Sachen für die gesamte Menschheit gemacht werden können und dass letztlich diese Informationsbarrieren, die da auch aufgebaut werden, letztlich diese realen Grenzen, die auf der Erde sind, quasi in Frage stellen. Und deswegen fand ich es eigentlich cool, dass die Piraten schon von Anfang an dieses Ding weitergedacht haben. Und irgendwie sind wir in so ein, ja, wir setzen uns für Datenschutz ein, aber warum das jetzt genauso wichtig ist, das weiß man dann auch am Ende gar nicht mehr so. Weil letztlich ist Datenschutz ja auch was Menschen letztlich davor schützt, irgendwo Repressionen zu erfahren oder davor schützt, quasi angegriffen zu werden. Und ich glaube, viele Piraten haben genau dieses Ding vergessen, warum Datenschutz eben zum Beispiel so wichtig ist in unserer Informationsgesellschaft. Und deswegen, ich hätte ganz gerne einen Account. Ich glaube, das denken gerade viele. Das wollte ich nur dazu sagen. Ich möchte auch bei dieser progressiven Plattform mitmachen, weil ich denke, dass die Piraten quasi eine neue Perspektive brauchen aktuell. Datengräter vor mich. Dankeschön. Also eine organisatorische Sache. Ich muss jetzt gleich aufhören zu protokollieren, weil ich auch erkältet bin und mich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Und die Anke kann das nicht die ganze Zeit alleine machen. Also wer einen Account hat und da im Pad rumschreiben kann, die Leute bitte ich, sich da zu beteiligen. Und ansonsten wäre mir für diese Plattform wichtig, dass wir, so wie wir das heute hier im Chat gemacht haben, wo wir Regeln festgelegt haben, das auch ganz klar machen für die progressive Plattform. Da möchte ich dem Diet Punk dann ganz dringend zustimmen, dass wir Leute, die destruktiv sind, nicht tragen können, aber dass wir auch bestimmen müssen, ab wann ist das so, was für Konsequenzen hat das, ist die Person dann direkt raus oder soll sich dann halt eine Woche lang nicht darüber äußern können, weil ich einfach auch im Rahmen meines Diploms festgestellt habe, wenn man eine große Gruppe hat, die man organisieren will, dann funktioniert die nicht, wenn alle Leute immer alles machen können, was man will, weil sonst der Rest irgendwann keine Lust und keine Kraft mehr hat. Wir brauchen also auf jeden Fall auch Regeln, nach denen das funktioniert. Kraut und Rüben ist, glaube ich, nicht funktionstüchtig. Ja, ich wollte sagen, dass ich für mich das nicht von Anfang an so war, dass ich mich dem linken Flügel zugerechnet habe, aber das hat sich in den letzten 2 Jahren dramatisch geändert und die Piratenpartei ist auch erstaunlicherweise dafür verantwortlich, weil ich erst da mehr gelernt habe darüber und wirklich, ich fände es super schade, wenn sich da jetzt eine Spaltung ergibt. Deswegen will ich, dass die progressive Plattform Erfolg hat. Und für mich sind das 2 Punkte, die mir da sehr wichtig sind. Das erste ist, Leute schützen, die angegangen werden. Leute, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie bei uns ja an sich einen Ort haben, bei dem es Regeln gibt, bei dem es einen Code of Conduct gibt, bei dem man aufeinander Acht gibt. Und zweitens, Offenheit zur thematischen Zusammenarbeit mit anderen. Das ist jetzt ein kleiner Widerspruch, ich weiß, aber ich finde, wir sollten gucken, dass wir auch viele in der Piratenpartei, die ordnen sich vielleicht gar nicht einem Flügel zu, sondern sagen, hey, ich finde die das Thema gut, das Thema gut, dass wir denen eine Möglichkeit geben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht in unseren geschützten Räumen, wenn sie destruktiv sind, aber bei Themenveranstaltungen, bei Programmanträgen, wie auch immer. Danke. Karten? Wo ist Karten? Wenn Karten nicht da ist, dann kann doch Sandra weitermachen und Karten kommt danach. Ja, danke. Ich möchte gerade eigentlich gar nichts groß Inhaltliches sagen, sondern eine Sache, die mir jetzt so aufgefallen ist und die ich im Vorfeld auch schon ein bisschen befürchtet hatte. Ich weiß, dass sich ganz, ganz viele gar nicht trauen, jetzt gerade zu gewissen Dingen irgendwie Stellung zu beziehen oder hier irgendwas zu sagen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube auch, das ufert im Moment so ein bisschen dazu aus, dass jeder so sagt, was er sich einzeln darunter vorstellt. Und das wäre aus meiner Sicht eigentlich schon eine Sache, die in ein erstes Präsenztreffen gehört und weniger hier ins Mumble. Ich finde das gerade ein bisschen schwierig und würde mir wünschen, dass wir zeitnah da zum nächsten Punkt übergehen und das Ganze mit dann auf die Tagesordnung für ein erstes Treffen nehmen. Wenn Karten immer noch nicht da ist, dann bitte Olli. Ah, okay, ich probiere das gerade mal so. Hört man mich? Ja. Okay, super. Als erstes, okay, ich will nichts doppelt sagen. Mir fehlt ein Talking Point bei den inhaltlichen Dingen. Ich weiß nicht, wir haben ganz oft gehört, dass so Anti-Sachen nicht gehen. Ich nenne das jetzt antinational. Wir können da gerne irgendein positiver klingendes Wort für benutzen, wenn wir denn eins finden. Aber ich glaube, der Sinn ist ganz klar, nämlich die Überwindung des Nationalstaatskonstruktes und das weltweit. Darüber hinaus würde ich ganz gern dieses konservativ-progressiv-Ding nochmal aufgreifen. Denn es ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass es genau dieser Konflikt in den meisten Fällen tatsächlich ist. Dass die meisten, die sich dieser progressiven Plattform jetzt irgendwie zugehörig fühlen, das gern nehmen wollen würden oder das gern nehmen wollen, was wir aus dem Netz kennen, nämlich dieses Grenzenlose, dieses Unkontrollierte, dieses irgendwie Anarchische auch, dieses Herrschaftsfreie und das auf den Rest der Gesellschaft umzulegen. Während der konservative Gegenpol dazu eher so wirklich dieses Ding ist, ich bin zufrieden mit der Gesellschaft, ich bin zufrieden mit dem Internet gewesen, das ich in meiner Jugend kannte, wo ich halt machen konnte, was ich wollte und beides hätte ich gern, dass es so bleibt und deswegen muss ich das verteidigen. Weshalb ich eben konservativ als Beschreibung für, sagen wir mal, unseren Counterpart in der Piratenpartei nicht irgendwie despektierlich verstanden wissen will, sondern einfach nur deskriptiv. Weiterhin dieses Ding mit dem Verständnis beziehungsweise mit der Identifikation mit dieser Piratenpartei. Ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir schon eine ganze Weile so. Meistens, wenn irgendwelche Dinge unter dem Label Piratenpartei gerade auf Bundesebene passiert sind, ist meine häufigste Reaktion einfach Fremdschämen gewesen. Wegen oftmals schlechter oder nicht vorhandener politischer oder historischer Bildung. Gerade das Gebäsche von Anne und der Aktion in Dresden hat das ganz deutlich gezeigt, dass es offensichtlich weniger wichtig ist, sich über einen Sachverhalt zu informieren, als eine Meinung darüber kundzutun. Und das sind Dinge, mit denen ich politisch nicht leben will. Zumindest nicht innerhalb ein und derselben Organisation, der ich auch angehöre. Und das bringt mich halt zum nächsten Problem. Auf der einen Seite geht es, glaube ich, gerade in Berlin, und ich weiß, dass das hier, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier in der Plattform ganz ähnlich ist, vielen so, dass es da ein Identifikationsproblem mit der Piratenpartei gibt, eben aus den eben genannten Gründen. Und mir fällt es mittlerweile sehr schwer, für die Piraten Wahlkampf zu betreiben. Nicht, weil mir das verunmöglicht wird, sondern einfach, weil ich selber nicht ruhigen Gewissens begründen kann, warum Menschen Piraten wählen sollten. Das war bei der Bundestagswahl schon sehr schon in Ansätzen so, bei der Europawahl ist es wieder besser geworden, wegen der tollen Liste, die wir hatten. Und jetzt, naja gut, ich brauche es euch nicht erklären. Das bringt mich dann wiederum zum nächsten Problem. Wir haben in Berlin 2016 die nächste Abgeordnetenhauswahl und wir würden gern wieder einziehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das mit einer Piratenpartei, die auf Bundesebene so ist, wie sich jetzt gerade andeutet, dass sie wird unter diesem Bundesvorstand, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ins Abgeordnetenhaus einziehen werden. Wir stehen gerade bei den Umfragen bei 6%, gleich auf mit der AfD. Wir hoffen, dass die noch weiter sinken und wir dafür noch weiter steigen. Das wird aber nicht gehen, wenn diese Partei es nicht hinkriegt, sich wieder eindeutig nach rechts abzugrenzen und da den demokratischen Konsens einhält. Ich werfe das jetzt erstmal so in den Raum, weil das Dinge sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und mit denen sich auch die Bundespartei beziehungsweise auch diese Plattform auseinandersetzen werden muss. Wir müssen überlegen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ob wir noch als Piraten irgendwie zu einer Wahl antreten wollen oder ob wir uns nicht, und das müssten wir dann auch schnell machen, uns ein neues Label aufkleben und versuchen, als progressiver Landesverband unter einem anderen Label und vielleicht auch als eigenständige Organisation eben wieder ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Wie gesagt, das ist keine Drohgebärde oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine Frage, die wir uns beantworten müssen, die wir uns in Berlin beantworten müssen und die wir uns auch innerhalb einer progressiven Plattform bundesweit beantworten müssen. Danke. Schorsch. Schorsch. Erstmal selbst entstummen, bitte, dann sprechen. Kann ich sprechen? Okay, dann mitgezwitschert, bitte. Ja, das Thema Identität wollte ich auch nochmal aufgreifen und dann noch was anderes. Und zwar stimme ich dazu, zu dem, was Olli gesagt hat. Viele Leute von den Progressiven haben ein Problem, als Pirat aufzutreten. Und ich sehe halt diese progressive Plattform vielleicht auch als Chance, irgendwie ein besseres Identifikationsmerkmal für uns wieder zu haben. Also so, dass man sich wieder als vielleicht auch als Pirat und zwar in der progressiven Plattform fühlen kann. Also das müssen wir halt sehen, wie das weitergeht. Aber das will ich jetzt nicht wiederholen. Was ich an einem Beispiel mal festmachen wollte, ist halt dieser Unterschied zwischen eher konservativen Piraten oder und denen, die eher zukunftsorientiert sind. Da weiß ich nicht genau, wie wir jetzt hier so innerhalb der progressiven Plattform ticken, aber ich will einfach mal so ein Beispiel geben. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren sowas kommt wie das autonome Automobil. Und dazu kann man ganz unterschiedliche Stellungen haben. Einerseits kann man sagen, dass man das grundsätzlich ablehnt, weil es eventuell von Google kommen könnte, weil die sind da schon ziemlich weit. Und Google die böse Datenkrake ist. Andererseits wird es halt viele positive Aspekte bringen. Also da hat man Sachen wie zum Beispiel den Umweltschutz, wenn eben das Auto, was dich irgendwie irgendwo hinfährt, am Ende wieder in die Garage fahren kann und sich selbst aufladen kann, dann ist es eben ein Elektroauto und so ein Elektroauto kann halt aus Solarenergie zum Beispiel gespeist werden. Andererseits hast du wieder das Problem, okay, wenn du so ein Elektroauto hast, dann kannst du ja sowas wie Taxi vergessen. Also dann fahren halt nur noch diese Elektroautos durch die Gegend und da gehen Haufen Arbeitsplätze flöten. Und wenn wir jetzt als progressive optimistische Gruppierung da rangehen, dann müssten wir eigentlich sagen, toll, uns wird endlich die Last der Arbeit von den Schultern genommen und irgendwie schafft die Automatisierung und die Technik das, uns möglichst viel Langeweile zu ersparen. Und da gibt es einfach unterschiedlichste Positionen, wie man an die Sache rangehen kann und wie man sich dazu positionieren kann. Und da sehe ich halt auch einen Unterschied zwischen unserer progressiven Plattform und den eher konservativen Piraten. So, jetzt haben wir auf der Liste eigentlich Schicht. Laura ist offensichtlich nicht da. Wir könnten noch zwei Leute nehmen, die noch nicht da waren, zum Beispiel Lan und Neun. Wollen wir das tun? Wenn wir nochmal eine Pause kurz machen wollen, würde ich sagen, dass wir es nicht tun, weil dann können wir um 10:30 weitermachen. Außer wir lassen die Pause weg. Darf ich was sagen? Entschuldigung. Wir sollten die Pause weglassen und weiter diskutieren, weil wir haben noch 10 Minuten, verschenken wir sie nicht, machen wir weiter. Wer ist MPD? Martin aus Berlin. Ach, sprich, oder? Moment, Liste ist lang. Ich habe mich wieder ausgetragen, weil ich eigentlich gerade kurz mal auf den Balkon wollte, aber... Komm auf, bitte. Okay. Ich mag meine Partei ja, weil sie so gerne über Technik redet. Und ich rede auch immer sehr gerne über Technik, über automatische Autos, über das neueste Google-Spielzeug, über die neueste tolle Plattform und was man damit alles machen kann. Aber was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Zeit, in der ich jetzt zugehört habe, ist die Frage der Demokratisierung, der Internetregulierung, der Demokratisierung der Gesellschaft. Olli hat es kurz angesprochen, transnationale Bewegungen. Wenn wir uns, und ich sehe mich so als, ich bin Antifaschist, ich bin Feminist und unterstütze Feministen, wenn ich auch noch selber sehr viel zu lernen habe. Aber wenn man sich als progressive Partei, Plattform, wie auch immer verstehen möchte, dann muss man sich zuallererst meiner Meinung nach darüber Gedanken machen, wie wir denn den Diskurs, den wir in der Gesellschaft führen haben, im 21. Jahrhundert organisieren wollen. Wer sich so ein bisschen mal das anhört, was zum Beispiel Julia auf Vorträgen im Wahlkampf gesagt hat, also Julia Reda, oder geblockt hat, da geht es immer wieder darum, wie Wirtschaft, Verbände, Firmen, einzelne Einzelpersonen auf in sogenannten Stakeholder-Dialogen auf internationale Ebene einfach Demokratien aushebeln können, weil man sich sonst keines anderen Mittels zu helfen weiß. Und ich wollte einfach nochmal auf den Aspekt hinweisen, der mir ganz wichtig ist. Ich habe nämlich nicht den Eindruck, dass, und hier wird ja ganz oft von der Gegenseite geredet, ich weiß nicht, ob die so existiert, ich weiß, wie der Bundesvorstand aussieht und wie der Parteitag aussah, und sehe da schon Menschen, die einfach ganz anders ticken als ich. Aber wenn wir uns abgrenzen wollen zu dem, wie behäbig die Partei so diskutiert und über Datenschutz und all diese Buzzwords und Freiheit statt Angst, die wir alle seit 2009 und länger kennen, wenn man sich da abgrenzen möchte, dann sollte man meiner Meinung nach zuallererst über Demokratie und demokratische Instrumente diskutieren. Natürlich auch über Transparenz, und dann sollten wir auch anfangen, da bei uns zu suchen und zu gucken, wo können wir uns da verbessern. Das soll die Plattform nicht davon abhalten, sich klare Regeln zu geben und auch endlich, und das finde ich sehr schön in der Diskussion hier, von dem Kurs, wir müssen alle mitnehmen, abrücken, aber dann auch wenigstens klar machen, warum man bestimmte Leute nicht mitnimmt, das öffentlich äußern und sich eben auch gegenüber der sehr oft apolitischen Diskussionsform ohne wirkliche Plattformen eben, um zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen, abgrenzen, die wir aus der Partei kennen, indem wir es eben besser machen. Und das muss nicht Liquid Feedback sein oder Liquid Democracy oder irgendein so ein Tool, sondern uns eben intensiv darüber Gedanken machen, welche Anforderungen haben wir an einen demokratischen Diskurs, an einen Diskussionsprozess, und welche Fragen wollen wir darin klären und wie sehen wir das in der Gesellschaft? Wie können wir das übersetzen? Ja, das wollte ich inhaltlich dazu versuchen beizutragen. Dankeschön. Nein. So, okay, also zum Thema, bin ich zu verstehen erstmal? Ja, ne? Zum Thema Konfliktlinien. Also ich glaube, dass eine große Konfliktlinie wirklich darin liegt, wie verschiedene Gruppen von Personen die Welt wahrnehmen. Also wir ziehen halt als Piratenpartei von unseren Themen, unserer Ausrichtung her, eine große Gruppe von Menschen an, die grundsätzlich sehr technologisch und linear denken. Also ich zähle mich da grundsätzlich auch dazu. und habe auch vor einigen Jahren, also ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren genau solche Positionen vertreten habe, die jetzt die hier als konservativ bezeichneten Personen auch vertreten. Das heißt... Nein, du bist gerade weg. Okay, ich war auch kurz rausgeflogen. Mal gucken, ob er wieder kommt. Da ist er. Neun, bitte. Sorry, Entschuldigung, ich bin irgendwie rausgeflogen. Also, ich habe vor ein paar Jahren genau diese Personen der Positionen vertreten, die jetzt die anderen Leute, die diese zwei Drittel auf dem Parteitag auch vertreten. Ich habe mich über Gender lustig gemacht. Ich habe gesagt, es ist doch nicht böse, wenn man Zigeunerschnitzel sagt. Und eigentlich ist es doch okay, wenn jeder auf die Straße demonstrieren kann, ohne dass man was blockiert. Diese ganzen Meinungen habe ich vertreten. Und zwar deswegen, weil eben meine Sicht der Welt sehr technologisch war. Also unter Gleichberechtigung habe ich eben eine rechtliche Gleichberechtigung, eine technologische Gleichberechtigung verstanden. Es hat jetzt einen sehr langen Prozess erfordert, zu verstehen und wahrzunehmen, wie sehr eben kulturelle Einflüsse, wie sehr emotionale Einflüsse die Realität beeinflussen und die Gesellschaft eben sehr stark auch von solchen, vom Kontext abhängt. Und ich würde jetzt hier halt einen sehr einen Appell haben an die an uns als progressiven Flügel, dass wir eben auch ein bisschen versuchen zu verstehen, warum die anderen Leute die Welt nicht so sehen, wie wir sie sehen, und sie dafür nicht zu verurteilen, sondern zu versuchen, sie auf unsere Sichtweise der Welt eben zu konvertieren quasi, oder das ihnen näher zu bringen. Also das wollte ich halt nur sagen. So, dann wären wir mit unserer Liste durch. Was haltet ihr davon, jetzt doch 5 Minuten Pause zu machen, einfach um die Konzentration wieder herzukriegen? Sehr gerne. 33 geht's weiter mit dem nächsten Thema, Struktur. Martin, entschuldige, dass ich dich nicht erkannt habe. So, genau. Ja, während der Pause machen wir folgendes. Meinungsbild im zum Mumble-Chat im großen Raum. Es scheint nicht gerade schön auszusehen da oben. Muss ich hochkommen oder muss ich ihn wieder zumachen? Bitte gebt mir einen Hinweis über das Meinungsbild im Pad. Also in dem Meinungsbild-Pad. Genau, und Wolfgang wird gebeten, dass er ein bisschen lauter spricht. Könntest du den Link zu dem Pad nochmal posten, oder steht er irgendwo? Ja, den poste ich gleich mal an den Baum. Inzwischen. Ja, mache ich sofort. Ich hatte gerade meinen Namen gehört, wie ich wegging. Was wolltest du, Monopol? Ja, es wird gebeten, dass du versuchst, noch etwas lauter zu sprechen, beziehungsweise deine Eingangsverstärkung noch ein bisschen hochzudrehen. Generell sind weiterhin Frauen zum Reden aufgefordert. In der letzten Zeit haben wir die Quotierung, glaube ich, ein wenig außer Acht gelassen. Ich bin eine. Oh, das ist doch super, dann kommst du noch gleich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reden darf. Nee, jetzt nicht. Jetzt würde einfach, also jetzt kannst du irgendwas reden, aber das ist jetzt irgendwie kein Beitrag zum Pad und würde auch nicht protokolliert. Das nächste Thema ist dann Struktur. Ich glaube aber, es wird, naja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen dann unter Struktur. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein Real-Life-Treffen gibt und dass das dann ein bisschen einfacher auch zu verwalten ist. Wir haben ja heute nur eine beschränkte Zeit. Soll ich dann warten, bis Struktur dran ist? Ich hätte auch zum Thema davor noch was zu sagen, wenn ich darf. Ich peile, dass da im Pad irgendwie noch ungefähr 12 Leute stehen, die alle dazu noch was zu sagen hätten, aber dann kriegen wir es nicht mehr hin. Wir haben uns eine Zeitgrenze auf 12 Uhr gesetzt, aus Gründen, und haben noch das Thema Struktur. Geht's weiter? Das muss man, glaube ich, machen. Ansonsten erreicht ihr das Ziel des heutigen Abends auch nicht. Ich richte mich da ganz nach euch und ich bin nur reingekommen, weil der Peter gesagt hat, ich darf reinkommen. Ich kann aber auch wieder rausgehen. Ich habe nicht gesagt, dass sie reinkommen darf, sondern ich habe gesagt, dass ich bürge, aber ich bürge auch für sie. Ich glaube, Sabine kann uns von einer anderen Sicht her doch schon was mitteilen, was auch wichtig für unsere Diskussion ist. Sie kostet uns auch keine Zeit. Danke dir. Genau, und 2 Minuten bin ich jetzt noch weg und in der Zeit könnt ihr einfach hier ein bisschen sprechen. Trotzdem bitte ich alle aus dem großen Raum zu respektieren. Die Fishbowl ist für die eingeladenen Personen. Danke. Ja, was ich sagen möchte ist... Monopol? Könntest du eventuell darauf achten, dass du die Leute reinziehst? Er hat gesagt, er wäre gerade mal eben raus. Genau, wir müssen da kurz warten, bis er wieder da ist. Wir haben ja noch nicht 33 und dann machen wir weiter. Und da würde ich ihn wirklich bitten, dass wir auf diese Petliste achten und am liebsten die Leute wirklich reinziehen. Das wäre ganz, ganz gut eigentlich. Plus eins. Ganz kurz gehe ich wieder raus. Ich möchte hier kein Verfahren stören. Du machst höchstens die Pausenunterhaltung. Nee, das wollte ich nicht, dann gehe ich einfach raus. Ist okay. Red doch. Red bitte. Danke. Ich habe ein blödes Gefühl. Ich bin in die Piratenpartei gegangen, weil ich dachte, ich wäre progressiv. Und habe auch eigentlich so gearbeitet und mich so verhalten, was mich dann stellenweise so hat fühlen lassen, dass ich nirgendwo mehr zu Hause war in dieser Partei, war in erster Linie die Kommunikation, die sich in den letzten Jahren erheblich verschärft hat, vor allen Dingen in den letzten anderthalb Jahren. Und da ist es mir eigentlich wichtig, sehr wichtig, dass daran auf allen Seiten was geändert wird. Und selbstverständlich fühle ich mich zu euch gehörig, aber nicht nur zu euch. Ich möchte mich nirgendwo abgrenzen und ich möchte mich nirgendwo in eine Schublade packen. Ich möchte einfach nur konstruktiv und progressiv mitarbeiten. Und das kann man aber nur, wenn der Ton überall so ist, dass man niemanden beleidigt, verstört, bedroht. Und ich habe das neulich auf dem BBT versucht zu sagen. Twitter ist ja eigentlich kein Piratentool oder kein Piratenmedium. Es tummeln sich ganz, ganz viele Piraten da und auch Nicht-Piraten. Und auch manchmal wird von Nicht-Piraten dann ein Ton angeheizt oder wieder gezündelt, der Dinge wieder hochtreibt, von denen man dachte, sie wären nun Gott sei Dank endlich vorbei. Und das möchte ich gerne ändern. Und das kann man vielleicht auch mit Hilfe von besserer Kommunikationsstrategie im Sinne von Strukturen ändern. Das war's. So, sehr gut. Dann wollen wir... Okay, Flo, ich hab's gelesen. Ja, werden wir tun. Ich bitte die Versammlung wieder zusammenzukommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich kann blöderweise nicht lesen, ich habe mein Pad nicht connected, aber vielleicht sagt uns der Flo oder der Wolfgang, was der nächste Punkt ist. Als nächster Punkt ist jetzt das Thema Struktur. Mir wäre es wichtig, dass wir, wenn wir jetzt den nächsten Punkt besprechen, nicht wieder abschweifen auf das Thema Inhalte. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wo wir uns verorten und was für uns ein Konsens darstellen könnte. Natürlich haben wir das nicht abschließend besprochen. Und dementsprechend jetzt am besten darüber reden, Struktur. Das heißt, in der Partei bleiben, Flügel sein, neue Partei gründen, whatever, in die Richtung bitte. Wäre schön, wenn wir strukturierter diskutieren können. So, da wir kein Pad haben, würde ich vorschlagen, wir machen einfach mal in der Reihenfolge, wie es hier steht, weiter und versuchen es nochmal frei, bis das Pad wieder da ist. Flo, magst du einfach anfangen? Ich würde den Vortritt lassen. Moment, ich sehe die Liste hier der ersten Frau auf der Liste. Das ist in dem Fall Phineos Sera. Fini, wie viel Spaul bitte? Fini, bitte. Sprich sie. Streich mich, weil dafür fällt mir nichts ein. Ich hatte gerade Problem, überhaupt da auf die Rednerliste zu kommen und in das Pad rein. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist zu spät. Okay, der nächste wäre Martin Klim. Ja, ich fände es etwas schwierig mit den Strukturen, denn meine Erfahrung sowohl auf der Landesebene und jetzt eben auch vermehrt auf der Bundesebene ist, dass unsere vorhandenen Strukturen nicht ausreichen. Also es ist jetzt keine Tool-Debatte oder sowas, da haben wir eine SMV, ja oder nein oder so. Fehlen uns interne Strukturen, um diese externe Kommunikation über Twitter, aber meines Erachtens auch über Mailinglisten und Mumble irgendwie zu kompensieren und in eine konstruktive Richtung zu lenken. Ich sehe es auch so, dass, was Strukturen angeht, ich Parteitage teilweise empfinde als schwierig, weil dort tatsächlich Basisdemokratie alle Leute hin können, aber wir haben es eben auch schon gesehen bei Parteitagen, dass Menschen halt nur 50% der Anwesenden irgendwie die Anträge überhaupt gelesen haben. Und das hat immer so eine Willkür, sowohl in Hessen habe ich es erlebt, in Nordhessen kriegst du ganz andere Entscheidungen als in Südhessen. Und wir haben es aber halt auch bei den Parteitagen jetzt gesehen, dass der Ort oder die Mobilisierung sehr wesentlich auf die Ergebnisse Einfluss nehmen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das hinkriegen können, das zu ändern. Andere Parteien haben dort ein Delegiertensystem. Wir waren immer die mit mitmachen. Dann ist aber auch die Frage, wie können wir das hinkriegen, dass Menschen mitmachen können, aber gleichzeitig eben auch qualifiziert mitarbeiten, sich vorbereiten und auch auf den Parteitagen ein Minderheitenschutz herrscht. Also andere Parteien haben verschiedene Flügel, aber dann haben die eben auch eine Quotierung, was Ämter angeht, was die Repräsentation bei Mandaten angeht. Das haben wir alles nicht. Von daher fände ich es schwierig, da jetzt einen Flügel zu gründen, der aber halt keinerlei Rechte in der Partei hat. Und ob wir das ändern können, da bin ich sehr skeptisch. Darauf möchte ich dir antworten, Martin. Du hast mit dem, was du dargestellt hast, völlig recht. Es fehlt überwiegend bei den Leuten, die zu unseren Parteitagen kommen, tatsächlich die politische Qualifikation, um abzustimmen, weil sich inhaltlich nicht ausreichend damit beschäftigt wurde. Das ist keine Frage. Aber genau das ist ja der Ansatz auch dieser Plattform, dass wir auf verschiedenste Art und Weise genau dieses Bewusstsein schaffen wollen, dass man sich politisch nur dann betätigen kann, wenn man sich mit den Inhalten auch fachkundig beschäftigt hat. Ein Delegiertensystem lehne ich nach wie vor ab. Wir können inhaltlich überzeugen, Inhalte gestalten und je mehr mitmachen, umso mehr Qualifizierte sind dabei. Wir werden vorläufig keine Chance haben, anderweitig auf den Parteitagen unsere Themen, die wir heute definieren wollen und auch in den nächsten Wochen und Monaten definieren wollen, unterzubringen. Es kann nur durch das gute Beispiel zunächst entstehen. Über neue und andere Formen müssen wir nachdenken, da bin ich völlig bei dir. Aber wir können es nur dann tun, wenn wir komplett überzeugend sind. Und das setzt die Form genauso voraus wie den Inhalt. Wenn ich da nur kurz entgegne, ich möchte jetzt keinen Dialog machen oder so. Genau da sehe ich aber halt auch das Problem, weil als im März sich der Vorstand schon mal damit befasst hat, wo es hapert. Das eine waren die Strukturen, das andere war die innerparteiliche Bildung. Und ich finde es wirklich, wirklich schwierig, so Begriffe wie Geschlechtergerechtigkeit gibt es in Frankfurt in der Stadtverwaltung seit 1990. Was bedeutet kein Fußbreit? Ist ein französisches Plakat sexistisch? Darüber möchte ich nicht diskutieren. Ich finde auch so einen Extremismusbegriff, Hufeisentheorie, den Gewaltbegriff, Geschichtsrevisionismus und sowas finde ich sehr schwierig. Und ich glaube, solange wir da keinen Konsens haben, ist es auch sehr schwierig, da eine Basis zu haben, auf der wir arbeiten können, wenn wir uns immer wieder mit diesen Grundlagen aufhalten müssen und erstmal klären müssen, so, ja, wir haben zwar im Programm stehen, wir sind gegen Sexismus, aber jetzt diskutieren wir erstmal aus, was das überhaupt ist. So, jetzt würde ich euch mal ganz kurz gerne unterbrechen, weil wir haben jetzt zwei kleine technische Probleme. Das eine technische Problem ist, dass das Protokollpad offensichtlich nicht mehr funktioniert, weil einfach viel zu viele Leute drin sind. Deswegen wäre es irgendwie super, wenn die meisten Leute einfach das Protokollpad verlassen würden, sonst kommt Anke nicht mehr rein zum Schreiben. Das zweite, bitte ein separates Pad für die Rednerliste machen. Das Pad brauchen ja eigentlich auch nur Menschen, die reden wollen. Und damit kriegen wir das dann auch schneller in den Griff. Und dann bitte mir schicken. So, ja, wer kommt Pad, jetzt? Das Pad erstelle ich jetzt schnell, schick's dir gleich. Supi, wer kommt jetzt, Flo? Das weiß ich leider nicht, aber ich weiß, dass auf der Liste noch waren beispielsweise Bruno. Bruno ist schon mal gemacht. Genau. Wo ist der Bruno? Entschuldigung, kurze Unterbrechung zum Mitmeißeln offline. Ich habe hier gerade die Liste noch in einer revidierten Version, also noch hier offen sozusagen im Cache. Ich habe Bruno, Gerald, Norbert, Linuro, mich, von links Fadissel, Inside Ex, Nivatius, Filou, Raumschiff Exhein, Finio und dann den Flo. Ich war auch noch drauf. Die ich hier habe. Okay, pass auf, kannst du es in das gepostete Pad, das ich dir gegeben habe, das ist jetzt halt nur mit exklusivem Access, aber damit es nicht zusammenbricht, müssen wir das jetzt so machen. Moment, ich habe gerade gesagt, ich erstelle das Pad und ich habe es schon erstellt. Und das wird auch wieder Public Read Only sein. Da kannst du es reinposten, Flo. Ich kipp's in einer Sekunde ins Chat. Ich habe hier ein Pad, das heißt Redelist. Auch progressive Plattform Pad Space. Genau, das ist es. Genau, das ist es. Und da habe ich schon was reinkopiert. Flo, Public Read Only wird auch wieder ein paar Minuten zusammenbrechen, aber ihr macht das schon. Noch ist es private. Ich würde es private lassen aus Sicherheitsgründen. Ich ebenso. Super, wenn Bruno nicht mehr da ist, dann Gerald. Hallo, ganz kurze Anmerkung. Bruno musste eben weg und hat aber gesagt, er wird seinen Platz gerne an Inside X geben. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Klar. Dann Inside X. Thorsten, wo bist du? Hört man mich? Ja, leise, bitte ein bisschen lauter. Okay, ich will jetzt hier nicht die Wohnung zusammenschreien. Also Struktur. Struktur fällt mir halt eben folgendes Problem ein, was wir auch jetzt im alten Vorstand hatten, ist die mangelnde Sanktionsfähigkeit, die wir haben. Also, ihr habt es ja mitbekommen, wir wurden im Vorstand tatsächlich, also ich empfinde es oder sage es jetzt einfach mal so, tot gebasht. Es gab wirklich im Vorstand dann auch teilweise das Gefühl von Bedrohung. Es gab wirklich Situationen, die möchte ich jetzt hier vielleicht nicht so sagen, aber ich würde es mal so unter dem, alle haben sich extrem eingeengt gefühlt und wir hatten dann wirklich, es war eine extreme Erleichterung für uns, als wir gesagt haben, wir machen jetzt keine öffentlichen Vorstandssitzungen mehr, weil jedes Mal, wenn wir etwas gesagt haben, wurde das quasi vom Bundesschiedsgericht gegen uns verwendet. Es waren wirklich dann auch extreme Exzesse, die auf Twitter sich abgespielt haben. Es gab nie irgendwelche Nachfragen, sondern es waren blanke Behauptungen, es waren Unterstellungen. Beispielsweise, dass ich wegen meiner Hochzeit den Parteitag verschieben würde oder so etwas. Oder ich hätte irgendwelche Affären mit irgendwelchen anderen Piratinnen oder sonst irgendwas. Also man muss halt sagen, wenn man sich dann 24/7 gegen so einen Blödsinn wehren soll, dann ist auch das ruhigste oder trägste Gemüt irgendwann mal am Ende. Ich sag's so, wir sind als Partei nicht robust. Wir sind auch nicht sanktionsfähig und wir haben echte Probleme mit innerhalb der Strukturen, die wir uns geschaffen haben, wirklich zu arbeiten, weil vieles von dem, was wir haben, tatsächlich kaputt gespielt wird. Es ist halt eben ein Teil unserer Kultur, die wir verlautbaren, dass wir unheimlich offen sind, dass wir jedem Rederecht gewähren. Aber ich sag's mal so, es leidet unheimlich darunter, wenn jetzt, was weiß ich, 80% tolerant sind, aufeinander hören, Respekt voreinander haben, aber 20% sagen, ich scheiß drauf, ich reiße hier das Wort an mich und mach, was ich will. Wenn wir nicht dazu übergehen, unsere Mailinglisten zu moderieren oder auch darauf zu achten, wie wir miteinander umgehen, dann wird es immer wieder irgendein Troll schaffen, uns kaputt zu machen. Und das ist halt eben das Problem, was wir haben. Und ich bin mittlerweile sehr dafür, dass wir unsere Medien beobachten, dass wir unsere Medien eben auch kontrollieren, wo wir dann eben auch sagen, wir möchten, dass unsere Medien benutzbar bleiben. Benutzbar bleiben im Sinne von wir möchten konstruktiv miteinander diskutieren und wir möchten nicht, dass persönliche Anfeindungen gegeneinander stehen. Und was ich eben gerade schon sagte, die Sanktionsfähigkeit, das ist ein echtes Problem, weil der Bundesvorstand, der kann Ordnungsmaßnahmen verhängen. Ja, und das war's dann auch schon. Und die gehen dann natürlich an die Personen persönlich und die sind natürlich auch nicht öffentlich. Also es ist schwierig, Leuten, die einen irgendetwas unterstellen oder sonst irgendwas, zu sagen, so bis hierher und nicht weiter. Da ist ein Bundesvorstand schlichtdings machtlos. Und es ist ein Problem. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das war's. Gerald. Ja, danke. Ja, es wurde gerade schon einiges gesagt. Ich möchte da zwei Dinge noch hinzufügen. Das eine ist so ein bisschen ergänzend zu dem, was InsideX gerade gesagt hat, dass wie auch immer wir letztendlich Kommunikationsstrukturen oder Diskussionsplattformen oder was auch immer schaffen, wir müssen dafür sorgen, dass Leute sich dort wohlfühlen und dass Leute, die sich dort nicht so verhalten, dass andere sich wohlfühlen, entsprechend dort auch rausfliegen. Es ist im Grunde immer noch und immer wieder die alte Zensurdebatte, die wir alle zu gut kennen und die uns im Grunde ja wahrscheinlich auch aus dem Hals raushängt. Aber da sehe ich es halt auch so, es ist keine Zensur, wenn ich Leuten verbiete, nicht in mein Wohnzimmer an die Wand zu schreiben oder in mein Wohnzimmer zu kacken. Das ist, glaube ich, der hinreichend gute Vergleich. Und was auch immer wir machen, wir sollten sicherstellen, dass wenn wir irgendwelche Medienorte, Mailinglisten, was auch immer schaffen, dass wir irgendein Mittel haben, womit wir sicherstellen, dass dort ein Umgangston herrscht, damit man sich wohlfühlt. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Da muss ich ganz kurz ein ganz bisschen weiter ausholen. In der letzten Zeit ist es so gewesen, dass ich eine Welle der Demotivation um mich herum erlebt habe. Ich habe unglaublich viele Leute erlebt, die ich als Piraten mit Herzblut kennengelernt habe, die aktiv waren, die wirklich leidenschaftlich dabei waren, die irgendwann enttäuscht und resigniert und demotiviert aufgegeben haben. Viele haben sich nur still zurückgezogen oder einfach weniger gemacht oder versucht, in den Freiräumen, die sie noch gesehen haben, wo sie ohne irgendwie zu viel abzubekommen, was zu tun. Ich kenne aber auch einen ganzen großen Schwung Leute, die ausgetreten sind und es tut mir um jeden leid, aber ich glaube, das sollte auch der Partei generell um jeden leid tun, weil wir leben davon, dass wir irgendwelche leidenschaftlichen und nicht Mainstream denkenden Menschen in unseren Reihen haben, die irgendwie die entscheidende Idee haben, wie man etwas anders machen könnte und besser machen könnte. Und für mich ist der Haupteffekt, den dieses Treffen im Foyer hatte und auch das, was heute Abend passiert, dieses Gefühl, ja, es gibt hier eine Gruppe Leute, die irgendwie bei vermutlich auch breiten inhaltlichen Differenzen trotzdem versucht zusammenzustehen, irgendwie zusammenzuhalten und irgendwie was zusammen zustande zu bringen. Und wenn man dann irgendwie mal diskutieren muss, weil man unterschiedlicher Meinung ist, tut man das halt respektvoll und freundlich, weil man weiß, dass man letztendlich irgendwie gemeinsam die bessere Gesellschaft anstrebt. Und ich glaube, egal bei welchen Strukturen wir später landen, wir sollten sicherstellen, dass dieses Gefühl des Schutzraums, der Mangel eines besseren Wortes, in ich habe hier einen Platz, wo ich meine Vision der besseren Gesellschaft weiter verfolgen kann und wo ich mich wohlfühle, dass wir das voranbringen und irgendwie ganz, ganz hochhalten, weil das war das, was die Piraten ursprünglich für mich ausgemacht hat, dieses Gefühl, beim Stammtisch zum ersten Mal aufzuschlagen, einen Haufen irgendwie seltsamer, aber dann doch irgendwie gleichgesinnter Leute anzufinden, alle irgendwie ein bisschen seltsam und man hat coole Ideen und setzt die um und macht das und man fühlt sich wohl. Also ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass viele Leute nicht einfach nur Parteimitglieder waren, sondern halt auch gute Bekannte wurden, viele Freundschaften entstanden sind und dass eben dieses alte Freund, Feind, Parteifreund eben bei uns nicht stimmte. Und das ist in der letzten Zeit gekippt und ich finde, da sollten wir auch versuchen, mit unserem Umgangston, mit den Strukturen, die wir schaffen, dagegen zu halten, um da sozusagen wieder dazu zu führen, dass man sich bei uns wohlfühlt, dass es Spaß macht. Danke, das war's. Anzi. Darf ich was sagen dazu? Franzi ist dran. Mein Vorschlag wäre, eine Art Semi-Online-Barcamp zu machen. Also für die Gründung ein Präsenz-Barcamp zu machen, bei dem Leute auch online mitmachen können, bei dem es aber schon eine gewisse Zugangshürde gibt und bei dem es einen Code of Conduct gibt. Und das halt dazu zu nutzen, unsere Strukturen selber festzulegen. Und ich denke, das Face-to-Face würde ein bisschen dafür sorgen, dass es ja zivilisiert abgeht. Aber wenn man so eine gewisse Online-Beteiligung noch erlaubt von ausgewählten Leuten, dass es halt nicht ganz zu einem Elite-Treffen wird, wo sich halt manche nicht hinkönnen. Ich denke, wir sollten Leute finanziell fördern, die dorthin fahren möchten. Und ja, also das irgendwie so machen, weil ich glaube, dass das nur funktioniert, wenn gewisse Anzahl an Leuten sich wirklich gegenüberstehen. zur Not können wir auch einen Parteitag damit verknüpfen, einen normalen Parteitag, aber es wird jetzt wahrscheinlich viel zu lange dauern, bis da einer stattfindet. Limuro. Ja, hallo. Zunächst wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich schade finde, dass die Quote irgendwie ein Stück weit vernachlässigt wird. Und fände das schön, dass gerade, wenn wir hier eine progressive Plattform gründen wollen, dass da von vornherein halt auch Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus wichtig sind und dass dann auf die Quote Wert gelegt wird, ja, falls möglich. Genau, das wäre, fände ich wunderschön. Zu dem Tagesordnungspunkt, in dem wir uns gerade befinden, da ging es ja, soweit ich weiß, noch gar nicht darum, irgendwelche Treffen zu machen. Das war, soweit ich weiß, erst der nächste Tagesordnungspunkt. Deshalb fand ich den Rednerbeitrag von mir gerade ganz merkwürdig in dem Punkt, aber wie auch immer. Also ich fände es halt schön, wenn wir uns nicht abspalten und uns als quasi als deshalb auch als Flügel gründen und nicht als externe Organisation und doch die Partei zunächst nicht zu spalten. Also solange das nicht dringend notwendig ist. Ich fände es deshalb wichtig, dass wir uns als Flügel gründen und die Leute auch in der Partei halten, die sich als progressiv bezeichnen. Eben dadurch, wenn wir uns jetzt als externe Organisation gründen würden, dann bestünde für viele Progressive halt noch ein weiterer Grund auszutreten. Und stellt sich halt die Frage, ob wir genau das wollen, ob wir uns ein Stück weit dann von der Piratenpartei lösen wollen, was ich schade fände. Und genau das würde ja der Fall sein, wenn wir uns als externe Gruppe gründen. Wenn wir uns jedoch als Flügel gründen, dann sind wir in der Partei und sind der Pickel am Arsch der konservativen Piratenpartei. Kleinen Augenblick. So, jetzt habe ich den Editor vor mir, wo ich mir Notizen gemacht habe. Also, erstmal ein paar Replies an Leute, die vor mir gesprochen haben. An den Martin Kleem. Ja, wir wollen Rechte als, ich nenne das jetzt Minderheit. Die bekommen wir nicht, wenn wir nicht dafür kämpfen. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, mit, ich sag jetzt mal, politischer Bildung oder überhaupt Bildung in dieser Partei so weit zu kommen, dass wir die Rechte, die uns auch zustehen, meines Erachtens nach, als Minderheit in dieser Partei bekommen, ohne Delegiertensysteme einzuführen, ohne Zugangshürden auch für Parteitage zu schaffen. Problem, das ich immer wieder habe mit diesen Parteitagen, so sehr ich das liebe und so sehr ich das vollkommen unvorstellbar finde, dass Parteitage unserer Partei anders aussehen als die Parteitage, die wir haben, ist, dass zu Personenwahlparteitagen kommen immer die einen und zu Programmparteitagen kommen immer die anderen. Führt dazu, dass die Leute, die Politik machen, weil sie inhaltlich Dinge machen wollen, fahren halt zu den Programmparteitagen, weil denen es wurscht, wer unter ihnen Bundesvorstand ist. Und die Leute, die Texte lesen, weil sie die Autoren cool finden und nicht, weil sie den Inhalt cool finden, dann halt zu den Wahlparteitagen kommen. Ganz extremes Beispiel halt jetzt Halle, wo, glaube ich, Bayern sowas von überrepräsentiert war, wie es, ja, war halt krass. Da ging es um Personen. Und diese Leute, wenn wir da Programm gemacht hätten, wären die Leute alle nicht da gewesen. Weil das ist auch so ein Phänomen, das ich halt in dieser Partei seit 2009 beobachten kann. Die Leute, die programmatisch arbeiten, sind die Leute, die Visionen haben. Deshalb haben wir ein wirklich geiles Programm. Problem ist, dass die Leute, die geiles Programm machen, halt dann lieber zu Fusion fahren und nicht irgendwie zu einer Veranstaltung, wo nur ein Bundesvorstand gewählt wird. Weil so ein Bundesvorstand ist eigentlich politisch irrelevant. Komme ich zu einem Punkt, der hier gleich anknüpft, was Inside X gesagt hat, dass wir als Partei nicht robust sind. Für mich poppte da gleich auf, ja, wir sind als Partei nicht robust, weil halt, wie gesagt, die Leute, die Programme machen, dann lieber zu Fusion fahren, als sich den Schmerz anzutun, zu einem Wahlparteitag zu fahren. Und wo wir als Partei definitiv nicht robust sind, und das ist ein Punkt irgendwie, über den ich jeden Tag weine, ist, dass wir es irgendwie nicht geschafft haben, eine Zugehörigkeitskultur, von der Gerald ja auch sprach, zu schaffen, dass Leute bei uns bleiben, auch wenn sie demotiviert sind. Dass Menschen eine Parteimitgliedschaft bei den Piraten so verstehen, wie ja der klassische Sozialdemokrat seine Parteimitgliedschaft versteht. Leute, die Sozialdemokraten bleiben, obwohl sie innerhalb der antikapitalistischen Linken in der SPD sind, und das nachdem Schröder Kanzler war. Und das ist eine Kultur, die wir meines Erachtens nach hier in dieser progressiven Plattform ganz dringend irgendwie befördern müssen, ist dieses, hey, das mit den Piraten ist das mit der großen Vision, selbst wenn im Bundesvorstand gerade eher die kleine Vision da ist. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl zu sagen, ich bin Pirat und ich bleibe auch Parteimitglied, selbst wenn meine Partei gerade kein intelligenter Schwarm, sondern ein Haufen betrunkener Dachlatten ist. Dass wir es irgendwie schaffen, für uns zu begreifen, dass diese ganze Demotivation, diese ganze Scheiße, die uns gerade ins Gesicht fliegt, nicht uns dazu bringt, dass wir sagen, ich schmeiß das jetzt hin, sondern wie das bei mir ist, dass ich, ja, ich bin, glaube ich, nur noch hier, weil es die anderen ärgert. Und solange ich noch hier bin, werde ich den Leuten, die das große Ganze, wie ich das sehe, es mag sein, ja, ich werde jetzt wieder garantiert gleich auf Twitter als arrogant und überheblich beschimpft werden, aber so, ich bin jetzt in dieser Partei und ich bleibe, bis ihr mich rauswerft. So. Und das ist, glaube ich, das, was wir in dieser jetzt gegründeten Plattform irgendwie als Attitude in die Diskussion auch mit reinbringen müssen. So dieses, ja, wir sind Piraten, wir sind Teil der Piratenpartei Deutschlands und wir bleiben das so lange, bis die Piratenpartei Deutschland es schafft, uns loszuwerden. So, wir sind der Pickel an eurem Arsch. Danke. Ja, also es ging jetzt so schnell, wir haben nicht mehr so viele Frauen, ne, dass ich so schnell hochgerutscht bin. Ich wollte zu der Struktursache sagen, dass ich mir da noch ein bisschen unsicher bin, was ich davon halte, wie das laufen soll. Zum einen haben wir, glaube ich, festgelegt, dass wir eine Art von SMV haben wollen für eine Plattform. Und das heißt, wir brauchen eine Mitgliederdatenbank und auch irgendwie eine abgrenzbare Menge von Mitgliedern. Und ich glaube, wenn wir klar machen wollen, dass innerhalb der Partei wir Positionen vertreten und verhandeln und Positionierungen finden, die diskutiert und gehört werden müssen und relevant sind, zumindest sie zu debattieren, dann würde das auch sinnvoll sein, das eben als Flügel zu machen, wo abbildbar ist, wie viele Menschen diese Positionen vertreten und wie sie demokratisch zustande gekommen sind. Das hat aber so ein bisschen den Nachteil, dass ich nicht weiß, wie es einem dann gelingen soll, Input auch von, ich sag mal, einem Dunstkreis, vor allem aus der netzphilosophischen Szene, die von denen ich hoffe, dass die sich vielleicht wieder ein bisschen interessiert den Piraten zuwenden würden. Zurzeit gucken die, glaube ich, eher so angewidert auf die Piraten, gerade vor allem wegen der internen Streitigkeiten, dass man dort endlich wieder Inhalte debattieren kann, dass man die nicht ausschließt. Also im Vorfeld haben uns sehr viele Menschen gefragt, ob auch Ex-Piratinnen, ob auch andere Menschen da mitmachen können. Und das ist für mich jetzt gerade so ein bisschen so eine Abwägungssache. Also wir hatten jetzt schon mehrmals, wenn wir gehört werden wollen, dann müssen wir dafür kämpfen. Und dann müssen wir dafür kämpfen, gehört werden. Und da könnte man sich auch so Sachen vorstellen, wie zum Beispiel einzelne Themensprecher für einen bestimmten Flügel oder dass man eben auch in Verhandlungsgruppen und so weiter VertreterInnen hinschickt oder so. Das wird man dann sehen, wie das läuft. Aber ich glaube, um das zu erreichen, müsste es eben tatsächlich sowas wie eine abbildbare Masse mit demokratisch zustande gekommenen Entscheidungen sein. Und da ist es mir noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert, wenn es eher wie ein loses Think Tank wird. Also vielleicht gibt es da Leute, die sich da schon mehr Gedanken drüber gemacht haben und darauf Antworten finden. La, zurückgezogen, Carlo. Hui, damit rechnet man ja fast gar nicht mehr. Hallo, ja, hört man mich gut? Ja. Das freut mich schön. Ja, ich fühle mich progressiv und ich will auch gleich von Struktur reden und bin auch so ein und mich von Anfang an in Berlin gefühlt und bin Carlo? Ich auch auf den Carlo, du kommst Carlo, Du kommst sehr abgehackt, weil du nicht konstant sprichst. Bitte benutze eine Sprechtaste. Könntest du? Nee, daran liegt es leider nicht. Es ist ein Rechner, der etwas lahm ist. Ich habe eine etwas olle Gurke. Sorry, ich hoffe, das klappt jetzt trotzdem. Jetzt ist besser. Also, Berlin hat den tollen Vorteil, dass wir oft Sachen persönlich klären können. Dadurch, dass wir dann doch immer wieder uns zusammenfinden und dann den Blues klären können, haben wir es geschafft, bis 2011, bis zu dem Erfolg, einfach eher ein Team zu sein, als uns zu kloppen. Und das, glaube ich, macht einen großen Unterschied aus, denn das spüre ich in der italienischen Piratenpartei, in der ich ja auch aktiv bin. Da sind wir über das gesamte Land verteilt, beziehungsweise ich sogar in Berlin, und wir kloppen uns dauernd. Also die persönlichen Probleme haben wir dort sehr intensiv, eben weil wir auf dem Netz sind. Und das habe ich lange überlegt und beobachtet und fand dann sogar bei Rick Falkwinge in seinem Swarwise einige Tipps, wie man das eigentlich hätte machen sollen. Und auch in einigen netten Hippie-Dokumenten aus Amerika, da schlagen die Hippies vor, man sollte die Menschen gleich ganz am Anfang, wenn sie schon anfangen, irgendwie ein bisschen pikiert und negativ zu reden und böse Sachen zu sagen und auch nur ansatzweise ein bisschen einen schlechten Ton und eine schlechte Stimmung aufzubringen, dass man sofort anfängt, diese Personen einzufangen, sich mit ihnen beschäftigt, mit ihnen redet und auf sie einredet, sie zur Not dann eventuell auch nimmt und moderiert, aber man versucht sie auch einzufangen, denn diese Piraten, die so radikalböse geworden sind, Zeit waren auch mal ehrliche und gut meinende Daten. Also die Chance, gehe ich davon aus, dass das meistens eigentlich so war. Und wir haben sie halt irgendwie verloren, weil wir ihnen auch von uns aus nicht den Weg zum besseren Benehmen gezeigt haben und einen Weg aufgemacht haben. Und ich habe beobachtet, dass man sowas nur schaffen kann, indem man Leute damit beauftragt, diesen Hut aufzuhaben, sich wirklich darum zu kümmern, die Leute, die sich komisch benehmen, zur Seite zu nehmen und sie mit ihnen zu arbeiten und zur Not halt eben auch zu moderieren, weil wenn sie keine Autorität haben, funktioniert das nicht. Sie müssen die Autorität haben, durchgreifen zu können, aber sie sollen auch den Auftrag haben, diese Leute einzusammeln und sie wieder in das produktive Gemeinsame zurückzuführen. Diesen Ansatz kann man eigentlich auch auf Twitter umsetzen. Also wir müssen nicht Shitstorms ertragen. Wir können einfach an dem Punkt, an dem Leute Mist tweeten, sie sind Parteimitglieder. Also sind sie können wir dagegen vorgehen. Und wenn sie es nicht sind, dann sind es diejenigen, die sie retweeten und die darauf eingehen. Auf diese Art und Weise könnte man es auch vermeiden und Shitstorms in Twitter im Keim einfangen. Im Keim. Man muss sofort eingreifen. Ja, wenn wir das schaffen würden, dann könnte das eigentlich schon der ausreichende Unterschied sein zwischen der progressiven Plattform und der jetzigen nicht gebiegenen Piratenpartei. Also wir könnten sowas einfach anfangen. Und das könnte schon auch, weil ich glaube, wir haben dann als Konsens, vernünftig nicht mehr sind, haben wir vernünftige politische Ansichten und kommen auf gemeinsame Meinungen und müssen uns da gar nicht so sehr drum kloppen, sondern halt einfach nur gut arbeiten. Ja, und ich denke, wir sollten ein Flügel bleiben und wir sollten von innen eine gute Umgangskultur quasi in die Partei zurücktragen. Denn wir sind wohl kaum die Minderheit. Das war wohl eine Ausnahme, dass wir da neulich irgendwie die Minderheit waren und ich war ja auch gar nicht dabei. Ich denke, die vernünftigen Piraten sind immer noch ganz klar die Mehrheit. Nur sind ganz viele traurig und haben sich abgewendet und haben fühlen sich auch nicht mehr zugehörig. Und deshalb tun wir was Gutes für die Zugehörigkeitskultur. Jetzt ist er weg. Fini. Wenn wir was Carlo, ich glaube, okay, oder? Fini, bitte. Carlo, okay, oder? Oh, du hast sehr, sehr hohe Latenz. Lassen wir jetzt mal die Fini, Carlo. Okay, ich habe mir überlegt, was bedeutet denn jetzt Struktur eigentlich? Und das ist wahrscheinlich eher so was, wollen wir jetzt einen Flügel bilden oder wollen wir jetzt Flügel bilden oder und in der Partei bleiben oder sind wir einfach was Übergeordnetes? Ich glaube, das können wir zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Eher was, wie wir uns organisieren wollen. Ob mit und da hätte ich gerne was, was Online-mäßiges und ein reales Treffen. So ein Mischmasch, damit es allen möglich ist, dahin zu kommen. Okay, ich habe was gesagt. Florian. Ja, hallo, kann man mich hören? Sehr gut. Also zum einen zur Struktur möchte ich mich auch für eine schon geschlossenere Organisationsform aussprechen. Also ich finde es gut, dass die Plattform sich nicht im Hinterraum, sondern im Foyer getroffen hat und dass wir jetzt Mumble machen. Aber ich glaube, Schutzraum ist schon oft angesprochen worden. Und wenn ich mir anschaue, wer alles Mumble zuhört, das sind für mich Leute dabei, die in den letzten Wochen einfach Grenzen überschritten haben und wo ich keine Zusammenarbeit mehr vorstellen kann. Und ich habe auch nebenher Twitter offen und es werden hier durchaus auch schon Leute angegriffen. Ich denke, deswegen plädiere ich für eine geschlossenere Organisationsform, ohne jetzt diskutieren zu wollen, wie die aussieht. Für mich persönlich ist die Plattform auch in gewisser Weise eher ein Wohlfühlraum. Also ich bin 2011 sicherlich wegen der progressiven Politik, die, sag mal, dieses Umfeld von Berlin vertreten hat. Und ich muss jetzt inzwischen sagen, dass die Piratenpartei vor Ort ich mehrheitlich wahrnehme, so dass irgendwie das Lästern über die Berliner das vereinigende Element ist. Und das ist einfach was nichts mehr, wo ich mich dann in der Piratenpartei wohlfühle und weshalb ich diese progressive Plattform sehr interessant finde. Nachdem ich das gesagt habe, fange ich dann gleich an zu spalten, weil die zweite Strukturfrage ist ja innerparteilicher Flügel oder was Eigenes mit dem starken Plan auch irgendwie sich abzuspalten. Und da muss ich jetzt gerade sagen, dass die Berliner, ja, ich jetzt eher in der wahrnehme oder dass ich aus dem Flügel mehr Leute wahrnehme, die durchaus von Spaltungen sich vorstellen können in der Diskussion. Ich kann das verstehen. Ich glaube, wäre ich in Berlin, hätte ich eine linke Crew, hätte ich linke Mandatsträger, mit denen man geile Politik machen kann. Da fällt es einem, glaube ich, leicht, dann sich vorzustellen, sich von der Piratenpartei, die andere Mehrheiten anscheinend will, sich zu trennen. Möchte aber dafür plädieren, sich durchaus die anderen Landesverbände eben nicht zu vergessen. Denn ich glaube, die Mehrheitsverhältnisse, die wir in Halle gesehen haben, sind schon real. Und wir haben hier großartige Mandatsträger teilweise der Piratenpartei, die sich lohnt zu unterstützen. Wir haben auch großartige Mitglieder. Aber eine Spaltung würde bedeuten, ich glaube, das wäre nicht vermittelbar, weder dem Wähler noch herrschen die Ressourcen in anderen Landesverbänden meiner Meinung nach, dass ich da ein bisschen ein Problem sehe, dass ich einerseits sage, ne, genau das, was der Landesverband Berlin nach außen macht, ist eigentlich mein Ding. Ich fürchte aber, dass das in anderen Landesverbänden aktuell nicht umsetzbar ist und das möchte deswegen schon für eine Struktur plädieren, die sich als Flügel innerhalb der Piratenpartei versteht. Dankeschön. Also das, was die vorredende Person gesagt hat, aber kürzer gerne auch. Ich glaube eben auch, dass letztens ist mir so ein Artikel über den Weg gestolpert, dass es so Nerd-Fallacies gibt. Und eine ist halt irgendwie immer der Außenseiter sein zu wollen. Und wenn man sich über die Geschichte der Piraten halt ein bisschen informiert, dann merkt man halt, dass irgendwie das Außenseitertum das Wichtigste ist und dann müssen alle Außenseiter zusammenhalten. Und die nächste Idee ist dann irgendwie, jeder Freund von meinem Kumpel ist dann auch mein Freund und das stimmt einfach so nicht. Und wir haben halt gesehen, dass es einen gewissen Schlag von Leuten gibt, die mit diesen offenen Strukturen klarkommen. Es gibt Menschen, die twittern gerne so herum und haben kein Problem damit, permanent angeschossen zu werden und andere Leute leiden sehr darunter. Und ich möchte eben auch letzterer Gruppe eine Möglichkeit geben, mitzumachen. Und da ich mich eben politisch so ausrichte, wie ich es tue, wird das jetzt eben zunächst mal die progressive Plattform sein. Kann sein, dass das Frankfurter Kollegium sowas für andere politische Ausrichtungen war. Man weiß halt nichts über die, also ich zumindest nicht. Und deshalb möchte ich auch dafür plädieren, lasst uns eine geschlossene, vernünftige Struktur finden. Und weil jetzt auch schon spät ist, wollte ich noch Orga anschnitten. Treffen im echten Leben, in Meetspace, so bald wie möglich, so oft wie möglich. Da bin ich dafür. Genau, sehr guter Hinweis, Wolf. Bitte bei Struktur bleiben. Orga machen wir gleich, aber dann müssen wir auch sehr bald dazu übergehen. Viel Lob. Ja, hallo, hört man mich? Ja. Wunderbar. Ja, ich bin definitiv progressiv. Obwohl ich derzeit kein Berliner bin, bin ich trotzdem auch ein bisschen komisch. Für mich zwei große Fragen ist eben einmal die Form, was jetzt auch schon debattiert wurde. Als was nehmen wir uns wahr? Sind wir ein Flügel? Sind wir eine Plattform? Wollen wir eben, inwieweit wollen wir außerhalb der Partei agieren? Dann zweite ganz große Frage ist für mich auch der Name. Geben wir uns einen Namen? Wenn ja, wie könnte der heißen? Und dann auch, welche Kanäle, welche Medien zur Kommunikation wir nutzen wollen und wie eben auch ein Kodex aussehen könnte, ein Verhaltenskodex, sodass wir vorbildlichen Umgang pflegen, um eben auch in der Partei Gehör zu bekommen. Ich denke, das ist äußerst wichtig, dass wir da vorbildhaft eben miteinander und eben auch in der Kommunikation mit der gesamten Partei sind. Und da wollte ich eben auch, um solche Dinge eben rauszufinden, den Vorschlag unterstützen, ein Präsenztreffen zu organisieren mit einer Online-Anbindung. Genau. Raumschiff X-Hein, Friedrichshain heißt uns, ja klar, Raumschiff auf Beamer. Hallo, liebes Mumble, könnt ihr uns verstehen? Wir hören euch. Prima, war noch ein kleiner Test. Hallo, ich bin Dennis. Ich sitze hier gerade mit meiner Crew, insgesamt 12 Leute, in unserem Büro und lauschen gespannt der Dinge, die wir haben. Thema Struktur haben wir ja auch gerade ein bisschen abgeklopft nebenbei. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Man kann es natürlich klar eine Wochen- oder monatelange Diskussion darüber fahren, was für Tools man nutzen möchte, kann produktiv sein, kann aber auch kontraproduktiv sein. Denkt man mal an das Beispiel Frankfurter Kollegium. Die haben ja auch nichts anderes gemacht, als sich eine Struktur zu geben und konnten inhaltlich nicht abliefern, haben dadurch wahrscheinlich auch viele Debatten verpennt. Und das ist auch genau das, was die Bundespartei die letzten anderthalb Jahre gemacht hat. Sie hat quasi die letzten drei Bundesparteitage damit verschwendet, zum größten Teil Personalwahlen durchzuführen, was einfach dafür sorgte, dass wir zu Themen, die gerade aktuell sind, wie zum Beispiel die Anschaffung von unbemannten Tötungsmaschinen, die fliegen können, oder die Einführung des Mindestlohns oder das Rentenpaket und so weiter und so fort, eigentlich gar nicht unsere programmatischen Forderungen nach außen kommuniziert hat. Ja. Und da kann man sich jetzt halt überlegen, ob der progressive Flügel jetzt tatsächlich der Ansicht wäre, wir nehmen uns die Zeit die nächsten Monate und schauen mal, was wir für Tools und Plattformen nehmen. Ich sehe das aber, oder wir sehen das hier im Raum zumindest als vertane Zeit, denn es gibt genügend Arbeitsmittel, die zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt das Thema SMV halt aufwirft, es gibt da auch gerade so ein tolles Tool auf Bundesebene, was von den Konservativen gerade schwer vernachlässigt wird, nennt sich Liquid Feedback. Da kann man sofort instant loslegen und arbeiten. Wenn man sich eine Struktur geben will, ist wohl der Knackpunkt eher im sozialen Bereich anzusiedeln und wahrscheinlich, also wir stimmen dem dazu, dass der Fokus erstmal darauf liegen sollte, die Menschen auch öfter zusammenzubringen. Ja. Es gab ja da auch zum Beispiel auf der letzten Landesmitgliederversammlung hier den Test des dezentralen Parteitages, was super funktioniert hat, und vielleicht wäre es ja auch mal ein progressiver Ansatz, wenn man solche Treffen quasi an mehreren Standorten bundesweit etabliert, sodass man nicht einen Anreisepunkt hat, sondern an mehreren Punkten mal was aufmacht, miteinander vernetzen, das können wir uns. Und von daher unsere Empfehlung ist, den Fokus eher auf die Kommunikation miteinander und das gemeinsame Erlebnis zu stärken, anstatt jetzt die großartigen Tool-Fragen aufzumachen. Vielen Dank. So, jetzt hat sich Flo irgendwie nach oben geschoben. Ist das wahr, Flo? Ich hatte mich schon vor langer Zeit eingetragen. Ich würde jetzt mal kurz was zum Thema Struktur sagen wollen. Tja. Okay, ich denke, wir decken hier eine große Spannweite an verschiedenen Vorstellungen ab von wegen Struktur. Wir hatten vorhin Menschen, die gesagt haben, wir sollen auf jeden Fall in der Partei bleiben, wir sollen als Flügel der Partei institutionalisieren. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wir sollten eine neue Partei gründen, wir sollten alle kollektiv sozusagen rausgehen. Ich würde mir für die Plattform wünschen, dass wir quasi alle Optionen anbieten, und zwar in dem Sinne, dass wir uns als unabhängige Struktur zwar rein formell konstituieren, beispielsweise langfristig als ein Verein oder so, auch mit einer parteiunabhängigen Infrastruktur vor allem, aus gewissen Streikgründen. Aber ich würde nicht explizit sagen, dass wir uns von der Partei etc. distanzieren. Ich bin aber auch der Meinung, für eine Neugründung von irgendwas ist es zu früh und es würde nicht funktionieren. Also insofern wäre das so mein Wunsch für die Art und Weise und vielleicht auch ein Kompromiss, mit denen die meisten leben können. Überparteilichkeit, was ja auch schon mal angesprochen wurde, das sehe ich halt einfach noch nicht, dass wir das hinkriegen. Auch nicht glaubwürdig, selbst wenn wir es wollten. Und ich würde halt eine Neugründung für den jetzigen Moment nicht so gut finden. Was ich aber wichtig fände, wäre eben, dass wir offen sind für alle Mitglieder, auch Nicht-Piraten natürlich, und auch für Mitglieder anderer Parteien. Das fände ich okay, fände ich sehr wichtig, dass wir da offen sind. Und die Chance bietet, also wenn wir zum Beispiel einen eigenen Verein machen wollen irgendwann, würde das die Chance bieten, eine eigene SMV aufzusetzen, die dann auch wirklich verbindliche Dinge beschließt, weil das Vereinssatzungsrecht lässt einige Dinge zu, die das Parteiensatzungsrecht nicht zulässt. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir da bis zu einem Präsenztreffen vielleicht auch mal ein paar Vorschläge einfach haben, und zwar durchdachte Vorschläge, was für verschiedene Konstituierungsmodelle es geben könnte und auf der Grundlage dann weiter diskutieren. Eigensinn. Bis Eigensinn kommt. Ach, Eigensinn ist da. Sprich ja. Das mit dem Button. Ja, guten Abend allerseits. Ich bin ein bisschen spät dazugekommen, aber ich habe zum Glück nur den ersten Top ein bisschen versäumt. Okay, wir sind ja mitten in der Debatte zum Thema Struktur. Was mir besonders betonenswert erscheint von dem, was ich jetzt gehört habe, ist, dass es unterschiedliche, also wirklich unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die sind nicht homogen, unterschiedliche Bedürfnisse bei allen, wie wir hier gerade sitzen, und Leute, die vielleicht auch nicht da sind. Es gibt bei vielen das Bedürfnis nach diesem Schutzraum, der geschlossen sein muss. Ich finde, da geht kein Weg dran vorbei, dass es eine solche Art Schutzraum geben muss. Dann haben wir aber auch gehört, dass viele Leute, ich würde mich da ganz vorsichtig dazu zählen, auf Twitter mit offenen Strukturen oder auch ich bin auf der Sprechtaste, ich bin nur ein bisschen müde von den 4 Stunden Telefon, die ich schon hatte. Ja, jetzt bin ich wieder zu hören, oder? Jetzt? Okay, hört man mich? Okay, super. Also ich finde, wir sollten bedürfnisorientiert arbeiten, nicht zu sehr an einer Struktur versklaven, die wir festklöppeln und die ist dann auf ewig festgelegt oder sowas, außer, ich sag mal, so ein Grundskelett, und dieses Grundskelett muss unbedingt diesen Schutzraum enthalten. Meine Erfahrung auch aus Beobachtung ist, dass eher offene, manche nennen das auch gerne anarcho-syndikalistisch, aber ich will mich da nicht an Begriffen versklaven, also eher offene, mobile Strukturen mit möglichst kleinen Gruppen, also dieses Crew-Konzept eigentlich wieder, dass das auf jeden Fall zu unserer Dynamik beitragen kann und meines Erachtens sollte. Denn vorhin habe ich rausgehört, dass es mindestens bei einer Person, ich weiß nicht mehr, wer da gesprochen hat, so eine Art Zielvision, die aber momentan nicht erfüllt ist, zu sein scheint. Wenn ich eine linke Crew hätte vor Ort, und mir geht's genauso hier in Leipzig, es gibt so 1, 2, 3, 4 Leute vielleicht, wo ich sagen würde, jawohl, mit denen könnte ich sowas machen, und zwar eine Gemeinsamkeit auch aufgrund politischer Ausrichtung. Und ich finde, eine Funktion diese offenen Strukturen bei uns sollte sein, solche, ich sag mal, einfach nur Vermittlungsarbeit zwischen Personen vor Ort zu bauen, die sich vielleicht noch nicht kennen. Und das, ja, dafür finde ich diesen Vernetzungsgedanken auch real-life-mäßig sehr sinnvoll. Ich bitte aber auch zu bedenken, dass viele von uns eben ressourcenmäßig, was Zeit oder auch Mobilität betrifft, nicht unbedingt die privilegiertesten sind. Im Gegensatz zu, in Anführungsstrichen, den anderen oder den konservativeren, die häufig feste Tagesabläufe und tolle Stundenlöhne von 15 Euro oder so vorweisen können. Was ich jetzt noch sagen könnte, wären Wiederholungen in anderen Worten. Deswegen bin ich mal fertig. Danke. Peter. Okay. Die Grundfrage lautet, wie wollen wir arbeiten? Wollen wir in die Piratenpartei hineinwirken oder wollen wir uns außerhalb der Piratenpartei aber mit Bezug auf sie aufstellen? Das sind die Strukturen, die wir diskutieren wollten eigentlich. Ich habe während der ganzen Diskussion, während ganz, ganz vieler Redebeiträge jetzt was dazu gehört, was wir wollen, was wir machen wollen, aber eben diese Grundfrage nicht geklärt gekriegt. Und wir haben dafür jetzt fast eine Stunde verwendet. Flo hat in seinem Beitrag, in seinem Blogpost etwas sehr Charmantes skizziert, nämlich eine Hybridlösung. Wir wollen als Strömung in die Piratenpartei hineinwirken. Wir wollen aber auch Menschen, die an der Piratenpartei verzweifelt sind, an unserer Partei verzweifelt sind, mitnehmen, weil wir ihre Intelligenz, ihre Fähigkeiten und alles, was sie uns zu bieten haben, brauchen. Das bedeutet für mich, wir sind ein Flügel innerhalb der Piratenpartei, aber immer, bis wir was anderes entscheiden, mit dem Gedanken dahinter, eigene Strukturen aufzubauen, die uns auch helfen, wenn wir geschlossen dafür sind. Bei Linken gibt es geschlossen nie, aber ich habe mal die Utopie, aus dieser Partei auszutreten und auch geschlossen, dann neue Momente einer weiteren Zusammenarbeit zu suchen. Wir können dann, wenn wir austreten, eine neue Partei gründen oder andere Dinge machen. Aber das ist das, was wir eigentlich hier diskutieren wollten. Wir haben jetzt über Sachen wie Arbeitsgruppen und so weiter diskutiert. Der Einzige, der genau da eingegriffen hat, war Flo Rukor, der es halt genau auf den Punkt gebracht hat. Was wollen wir an Strukturen? Meine Sache ist eine Hybridstruktur. Alle Menschen, die außerhalb der Piratenpartei stehen, aber mit den Menschen, die was Progressives innerhalb der Piratenpartei erreichen wollen, solidarisch sind, sollen mitarbeiten, sollen aufgefordert werden, mitzuarbeiten und sollen es auch tun. Und die Menschen, die nur mit Bezug auf die Piratenpartei arbeiten wollen, die sollen auch aufgefordert werden, mitzuarbeiten und was Kluges zu tun, weil nur so können wir alles erreichen. Entweder erreichen wir, dass die Piratenpartei die Partei wird, in der wir uns bisher zufrieden gefühlt haben, nach diesem Schock einer neuen Wahl, an der wir nicht ganz unschuldig waren, gescheitert sind, halt uns ein neues Haus zu bauen in dieser Partei, oder aber wir gehen raus. Danke. Das ist Daniel. Kann man mich hören? Jupp. Also mir wäre es auch sehr wichtig, dass wir uns so organisieren, dass wir von der Piratenpartei im Grunde unabhängig sein können. Wir haben sehr viel darüber gehört, was die Piratenpartei ist und tut und nicht tut. Und wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was wir tun wollen, was wir brauchen, was uns für unsere Arbeit weiterhelfen wird. Und das dann tun, das umsetzen. Und wenn wir das innerhalb der Piratenpartei tun können, dann ist das auch eine Lösung, auch eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Und es sollte von vornherein nichts ausgeschlossen sein. Also auch gegebenenfalls irgendetwas anderes zu schaffen. Ich habe irgendwo mal, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, der sprach von den Berlinern mal wieder, die vielleicht sich abspalten und so. Und in anderen Ländern, Landesverbänden würde das nicht so gehen, Keine Ahnung, ich würde das so nicht formulieren. Ich kann mir das durchaus vorstellen, auch in einer anderen Struktur irgendwie zu arbeiten, solange sie halt eben einfach die Arbeitsmöglichkeiten bietet, die mir einfach fehlen im Moment. Und ja, mit der Piratenpartei haben wir alle, denke ich, so viel Mist erlebt, manche davon zu viel, dass wir uns da eben einfach nicht abhängig von machen sollten. Ich meine, das haben jetzt auch schon ein paar andere Vorredner so gesagt, aber das wäre mir eben persönlich auch sehr wichtig. Danke. So, jetzt ist die Frage, wir würden wieder gerne einer Dame den Vorzug geben. Sasa, wenn du etwas sagen möchtest. Ja, gerne, wenn ich darf. Ja, also ich finde das gerade ein bisschen schwierig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass viele von uns einen Redebedarf haben und einige Dinge angesprochen haben möchten. Sehe den Bedarf da auf jeden Fall. Es artet für mich aber im Moment so ein bisschen dahin aus, dass Einzelne ihre Einzelpositionen mit unterschiedlichen Gewichtungen nennen, aber wir nicht wirklich irgendwie ergebnisorientiert arbeiten. Ich mag Mammelsitzungen, die irgendwie auch so ein bisschen ergebnisorientiert sind und sehe da zwei Arbeitswochenenden eigentlich auf uns zukommen, weil sowohl der erste Themenkomplex die Inhalte gehört für mich auf ein Präsenztreffen, wo wir uns in möglichst großer Anzahl treffen, diese Dinge besprechen und uns dafür Zeit nehmen, Zeit auch einzelne Dinge auszudiskutieren, weil das hat mir in der Vergangenheit nämlich auch in der Partei sehr gefehlt. Und dann ein zweites Wochenende, wo wir, oder das erste Wochenende sollte das mit den Strukturen sein, das zweite dann mit den Inhalten, dass wir dann halt eben auch noch ein Treffen haben, wo wir uns ausführlich über die Strukturen austauschen, was wir haben möchten, welche Regeln wir uns geben möchten, welchen Arbeitsrahmen wir uns geben möchten. Das erfordert doch noch mehr, viel mehr Raum, als wir uns hier in Mumble geben können. Und würde mir wünschen, wenn wir jetzt zu dem Punkt Orga kämen und da eben genau diese Präsenztreffen besprechen, weil da gibt es aus meiner Sicht einiges zu besprechen, wie unter anderem auch schon gerade angesprochen, die Möglichkeit, dass eben Leute auch überhaupt dorthin fahren können, welchen Termin wir wahrnehmen können, welchen Ort. Also da gibt es wirklich noch Dinge zu besprechen und ich glaube, die sind weniger diskussionsbedürftig. So, wir laufen jetzt aus der Zeit und da schreiben sich Menschen noch über die Trennlinie. Ich würde gerne den Christoph, den Olli und den Maha noch mit einem jeweils kurzen Beitrag nehmen, auch wenn die Zeit eigentlich um ist. Lass uns lieber ein Viertelstündchen überziehen, dann sind wir immer noch gut dabei. Christoph. Ja, Incredible, Indiebowl, bitte, Herr Incredible. Hallo, ja. Ich finde, bei der Struktur müssen wir ja nicht unbedingt entscheiden, ob wir gehen oder bleiben wollen, sondern dass wir zuerst mal zusammen uns organisieren. Und da ist erstmal für mich die wichtige Frage, ist es offen für Piraten oder nicht? Für Piraten, für Leute außerhalb der Piratenpartei oder nicht? Und da wäre ich auf jeden Fall dafür, dass wir da gleich sagen, ja. Weil wir auch viele Mitglieder verloren haben, die wir, glaube ich, auch einfach gern dabei hätten. Und darum werben wollen, dass sie teilnehmen können. Und vom System her, ich fand das heute mit den Bürgern nicht schlecht, Bürgerinnen. Und da würde ich halt irgendwie sagen, das wäre jetzt einfach auch das System, da können wir später nochmal was dazu sagen, wie wir Leute aufnehmen, bevor wir irgendwelche festen Strukturen haben. Also jetzt das erste System einfach ist, die Leute, die jetzt Interesse haben, an dieser ganzen Geschichte mitzumachen, brauchen dann halt eben zwei Bürgerinnen und werden dann in den Petspace gelassen und das ist dann unabhängig davon, ob man Parteimitglied ist oder nicht. Das wäre jetzt noch so mein Input. Olli? Okay, ich habe jetzt leider von dem, was Christoph gesagt hat, nicht alles verstanden, aber unabhängig davon, ich reagiere jetzt einfach nicht, ich sage einfach mal die Dinge, die mir so vorschweben. Also ich hätte diese Plattform sehr gern als eine Struktur, die natürlich irgendwie gerade aus dieser Piratenpartei heraus entsteht, die gerne auch versuchen soll und darf, aktiv an der Meinungsbildung der Piratenpartei teilzunehmen, die aber nicht explizit eine Parteistruktur sein soll und sein muss. Einfach aus dem Grund, dass wenn wir uns in etwa links progressiv formieren, dass es eben linke progressive Menschen auch in anderen Parteien gibt, zum Beispiel bei den Grünen, zum Beispiel bei den Linken, teilweise Leute, die auch gar keinen Bock auf Parteien haben, sondern im Zweifelsfalle wirklich die, also dass wir halt wirklich eher dieses Think Tank Ding sind mit einer gewissen Anbindung an die Piraten, solange das ja möglich, nötig, was auch immer scheint, weil ich tatsächlich auch nicht mehr dran glaube, dass aus der Piratenpartei, so wie sie sich gerade aufgestellt hat, noch irgendwie was Erfolgreiches werden kann. Das klingt ein bisschen fatalistisch, hat aber, glaube ich, auch seine Gründe, warum ich das so sehe. Ja, aus dem Grund, also ich einfach etwas, aus dem unter Umständen auch mal eine eigene Parteigründung entstehen kann. Aber diese Dinge, also sprich, offen für Menschen anderer aus anderen Parteien, aber eben mit einer klaren politischen Ausrichtung, die dann das eine Element ist und das nicht mehr über ein blödes Logo oder eine Farbe passiert, sondern tatsächlich aus dem Willen heraus an einem Strang zu ziehen. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen meinen Punkt klar machen konnte. Martin. Ja, hallo. Ich möchte ein bisschen anknüpfen an die Dinge, die Sprecheribik schon gesagt hat. Also ich halte nicht sehr viel davon, jetzt irgendwie Strukturen zu schaffen, die so gestaltet sind, dass man einen neuen Verein gründet und nochmal alles neu macht. Also ich bin schon in sehr vielen Vereinen Mitglied. Ich glaube, das schafft viele Reibungsverluste und lenkt ab von der inhaltlichen Arbeit. Ich glaube, dass jedes Nachdenken über Vorstandswahlen ablenkt von inhaltlicher Arbeit. Und das stört mich eigentlich auch bei der Piratenpartei, dass also in diesem Jahr schon zwei Parteitage stattgefunden haben, wo man nicht inhaltlich gearbeitet hat, sondern Vorstände gewählt hat. Also das muss nicht noch mehr sein. Von daher würde ich wirklich den Vorschlag unterstützen, den Sprecheribik gebracht hat, dass eben einfach die neu entstehende Plattform die Strukturen nutzt, die schon da sind. Denn eigentlich verfügt die progressive Plattform über viel mehr schon vorhandene Strukturen als vielleicht die andere Seite. Die hat das Kollegium, aber das war's dann auch schon. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben auf der Seite der progressiven Liquid Feedback, wurde schon genannt. Zusätzlich haben wir aber auch sowas wie die Open Mind, das ist eine ganz klar progressive Veranstaltung. Wir haben die Häkelkon, das Wochenende habe ich mir zum Beispiel schon mal freigehalten. Die findet hoffentlich auch in irgendeiner Form in diesem Jahr dann auch statt. Wir haben Peira, ne? Also ich meine, da gibt's schon einen Verein. Da treten auch Leute auf, die da nicht Mitglied sind, wie jetzt bei den letzten Matinees. Also auch das ist eine Sache, die es schon gibt und die man einfach nutzen kann. Das sollte, glaube ich, wirklich getan werden. Also jetzt dann nochmal ein Verein und nochmal Struktur, nochmal Vorstände, nochmal Schatzmeister. Also weiß ich nicht, das führt, glaube ich, nicht sehr weit. Ich finde es wirklich gut, wenn man solche Sachen nutzt und eben auch das, was die Partei ja schon anbietet, wie Liquid Feedback, eben nutzt und sich eben vernetzt. Es geht schon darum, ums Vernetzen, also mehr als um Vereine. Auch auf der anderen Seite hätte alleine das Kollegium es nicht gebracht. Da haben sich Leute einfach vernetzt, und zwar informell vernetzt. Das ist eigentlich der Punkt. Und ich denke, das muss auf der progressiven Seite auch passieren. Natürlich kann man sagen, wir machen Zugang mit Bürgern und sonst was, aber ich bin der Meinung, wir sollten nicht zu viel Struktur schaffen, sondern einfach Struktur nutzen, die schon da ist. Schön. Dann würde ich trotz der fortgeschrittenen Zeit oder vielleicht auch gerade deswegen wieder mal 5 Minuten Pause vorschlagen und wir machen um 45 weiter und dann ein halbes Stündchen. Das könnte uns, so wie es im Moment gerade läuft, reichen. Leute, ich bewundere euch. Es läuft super diszipliniert. Ich bin total begeistert. Vielen Dank auch an den großen Saal, der sich bis auf den Chat und das eine oder andere sehr, sehr ordentlich benimmt. Fast 500 Leute im Saal und es ist richtig, richtig gut. Danke euch. Pause. Habt ihr mich gehört? Ja. Hab schon gedacht, Ich bin wieder abgehängt. Ich glaube, durch war ich mal abgehängt und habe irgendwie in dem Eigensinn dazwischen geblökt. Ne? Naja, in der Schule, wenn jemand Pause sagt, müsste man jetzt eigentlich alle aufspringen und alle so Volksgemurmel. Genau. Nee, aber jetzt, glaube ich, technische Gründe. Also ich brauche zum Beispiel noch was zum Nachfüllen und bin gleich wieder da. Ist das nicht der Moment, wo jetzt irgendjemand Ola Paloma Blanca singen müsste? Oh ja, bitte. Ja, ich wollte ja eigentlich eine Pausenmusik haben, aber ich glaube, das ist noch nicht so weit, dass ich eine reinziehen kann. Aber es gibt schon einen Raum mit Pausenmusik. Also ich könnte jetzt hier einen anderen Rechner ins Mikrofon Musik machen lassen, aber ich glaube, das wäre nervig und von der Soundqualität her scheiße. Ja, Slack-Nutzer könnte ja innerhalb von Sekunden Musik reinstreamen. Slack ist toll. Mal in den Kalender auf pirateninfo.de. Da stehen viele, viele wichtige Termine. Piratendinge zum Shoppen findest du im P-Shop unter pshop.piratenpartei.de. War das jetzt Creative Commons? Ich glaube, plötzlich bin ich nicht mehr fokussiert. Nee, das Problem ist, dass wir ja da diese ganze Aufnahme hier in den... Ach so, wenn ihr nichts dagegen habt, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, jetzt in der Pause gerade mal danach zu fragen. Das Krähennest hat sich angeboten, die Aufzeichnung zu hosten. Wenn ihr alle okay damit seid. Wenn ihr sagt, nee, wollen wir nicht, dann müssen wir woanders irgendwie hosten. Gibt es eine Gegenrede? Ja, man müsste vielleicht, also das ist keine direkte Gegenrede, aber man müsste dann jetzt vielleicht die Musik rausschneiden wegen GEMA. Sonst gibt es nicht, dass da noch Probleme gibt. Genau, das ist der Punkt. Das müssen wir dann dem Bernd sagen, der wird sich freuen. Wie weit ist denn die Aufnahme? Bitte sag mir mal der Gero, wie die Aufnahme ist. Entschuldige, Flo. Du. 2:41 läuft. Danke. Ich wollte gerade sagen, wegen der Aufnahme und der GEMA, ich dachte, wir sind Piraten. Probieren wir es einfach mal. Die werden sich schon beschweren kommen und wenn sie sich beschweren kommen, sagen wir, ups, sorry, dachten wir, es waren unter 30 Sekunden, dürfen wir. Ja, und das ist jetzt auch auf der Aufzeichnung. Genau. Ich hatte die GEMA ja mal auf Twitter gefragt, wegen dem Lied unter anderem im Bundestag, dem Happy Birthday, und da haben sie gemeint, ach, so kurze Dinger, das sind so wenige Cent, das verfolgen sie nicht. Dann versuchen wir das mal. Ich bin eine Minute wieder da. Also ich hätte ja eine Idee, wie wir da ein Riesengate draus machen. Wir laden einfach die Aufnahme davon bei Pirate Bay hoch und nennen sie Game of Thrones Folge Season 4, Episode 11. Plan! Oder doch lieber Episode 12. Und 12 ist schöner. Ich bin mal am Kühlschrank oder im oder so ähnlich. Guten Abend. Es gibt auf unter anderem Twitter schon den ganzen Abend große Irritation, weil immer von Schutzraum die Rede ist und das weithin als eine Einrichtung zum Schutz vor Bombenabwürfen verstanden wird. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man das soziologische Konzept meint, vielleicht die Formulierung geschützter Raum zu verwenden, um klarzumachen, dass es hier nicht um Kriegsführung geht. Ich kann ja mal kurz was sagen, aber das ist auf jeden Fall nicht gemeint und wir können auch geschützter Raum sagen, aber es geht halt darum, Personen zu schützen. Ja, von mir noch ganz kurz dazu. Der Begriff Schutzraum oder geschützter Raum kann ja auch nicht so richtig zutreffen, denn ich habe mal so ein bisschen durch die Nicks hier unten durchgescrollt. Und im Moment fühle ich mich hier eher wie in einem Glaskasten, durch den zwar niemand was durchschmeißen oder durchschießen kann, wo wir aber so ein bisschen wie die wie im Zoo sitzen, weil halt eine Menge Außenstehende zugucken. Insofern hat das meiner Definition nach nicht wesentlich was mit einem geschützten Raum zu tun. Okay, ich jetzt auch mal. Natürlich hat das mit einem geschützten Raum zu tun, weil wir sitzen hier unten und keiner kann uns angreifen. Das ist eine Luxussituation innerhalb dieser Gesellschaft. Und wir müssen uns auch nicht irgendwelchen blödsinnigen Diskussionen, die sonst immer belaufen, aussetzen. Ja, aber es gab auch schon die ersten Beschwerden auch über andere Kanäle von Leuten, die heute Abend hier gerne teilgenommen hätten. Die allerdings die Twitter-Mentions von Leuten, die heute Abend hier teilgenommen haben, gesehen haben, deshalb keinen Bock drauf hatten, hier runterzukommen. Also, ich kenne jetzt nur meine Twitter-Mentions irgendwie aus der Zeit, seitdem ich hier bin, und da ist durchaus Zeug dabei, wo ich verstehen kann, dass es Menschen gibt, die das nicht auf sich, also die das nicht machen wollen oder nicht mitmachen wollen. Es ging auch nicht um das, sondern das, was wir später frickeln wollen. Aber Jörg, nochmal kurz auf dich eingehen. Wenn uns Leute falsch verstehen wollen, finden die immer einen Weg, uns falsch zu verstehen. Deshalb glaube ich nicht, dass wir irgendeine bessere Sprache finden können, auch wenn ich grundsätzlich klarerer Sprache Freund bin. Und Diätpunk hat ansonsten leider auch recht. Dirk, bist du wieder da? Ich bin wieder da und wollte dich gerade noch ausreden lassen. Punkt 3. Wie machen wir weiter? Organisatorisch, und ich gehe davon aus, ihr wollt jetzt rausfinden, was passiert nach dem Ende der Versammlung hier, bis ihr euch das nächste Mal trefft und wo ihr euch das nächste Mal trefft. Gehe ich recht in dieser Annahme? Ich kann ja kurz so sagen, wir haben ja die Teilsendung gemacht. Genau, darum geht's eigentlich. Wie machen wir jetzt weiter? Das soll jetzt besprochen werden. Wann haben wir unser nächstes Treffen? Wie haben wir unser nächstes Treffen vor allem? In welcher Form wird es stattfinden? Das ist jetzt das Thema. Dann würde ich die Gelegenheit benutzen, besonders Menschen, die sich selber als weiblich identifizieren, das Wort anzumelden. Das wäre sehr schön, weil wir sind ja angetreten an der Quote und würden wir auch eine geeignete Beteiligung herstellen. Und wir haben gleich die Sasa, oder war das das, was du schon gesagt hast? Ja, also im Prinzip hatte ich ja gerade schon so ein bisschen die Überleitung hin zum Orga-Kram gemacht. Also ich würde mir da halt, wie gesagt, zwei Präsenzwochen auf jeden Fall definitiv in naher Zukunft wünschen. Es gab diverse Ideen, wo man es machen könnte. Da wurde unter anderem das UP-Camp genannt. Vielleicht kann der Florence auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, welche Gedanken sich da schon gemacht wurde. Und ich fände es halt wichtig, uns echt Zeit zu geben für die Dinge, um sie vernünftig ausdiskutieren zu können, dass eben nicht zu ähnlichen Fehlern passiert, wie wir es halt in der Vergangenheit in der Partei beobachten konnten. Also wirklich um 2 Tage auch Zeit nehmen, dann über Strukturen und Arbeitsprozesse zu sprechen und dann wiederum auch 2 andere neue Tage Zeit nehmen. Ich weiß, es ist sehr zeitintensiv, aber ich glaube, diese Zeit sollten wir uns gerade am Anfang, um eine vernünftige Basis zu schaffen, nehmen. Okay. Es gibt eine konkrete Idee, einen konkreten Vorschlag für einen Termin. Ich möchte auch betonen, dass es nicht der Plan ist, sich auf dem Yuppie-Camp zu treffen, weil Yuppies sind zwar auch progressiv, aber natürlich nochmal eine andere Organisation. Deren Camp findet vom 2. bis 10. August hier bei Dresden statt. Und ich habe mit den Yuppies gesprochen und es wäre für sie okay, wenn wir quasi nicht auf dem Camp, aber beispielsweise in Dresden, das ist somit in der Nähe, damit sie auch teilnehmen können teilweise. Wenn wir dort ein Präsenztreffen machen mit einem, also ne, Tagesordnung, alles müssen wir gestalten. Das wäre jetzt der Vorschlag, den wir vor Ort hier organisieren könnten. Also es geht ja auch darum, dass vor Ort Leute da sind, die was organisieren. Wir könnten das leisten an dem Wochenende 2. oder 3. August. Das wäre ein konkreter Vorschlag. Und ich persönlich würde dafür plädieren, dass wir uns wirklich das nächste Mal, wenn wir uns nochmal Mammel treffen, nur dafür treffen, um das zu organisieren. Also ein reines Orga-Mammel für das Treffen und kein so ausuferndes großes Mammel jetzt inhaltlich mehr, weil halt Mammel an seine Grenzen stößt in vielerlei Hinsicht. Auch wenn es hier sehr gut lief, womit ich Monopol nochmal danken möchte, schon vorab. Und so ist der Vorschlag, der im Raum steht. Peter hat jetzt noch auch andere Vorschläge, die hier noch später kommen, die wir meiner Meinung nach dazu noch wahrnehmen können. Huch, Entschuldigung, Peter. Herr Lakowski, bitte um Informationen. Ja, hoch, ich bin wieder dran. Ich dachte, es sagt irgendjemand noch was. Nee, der erste Teil ist klar. Wir müssen die Menschen, die für uns sprechen, legitimieren durch irgendein Verfahren, dass die Leute, die Teil der progressiven Plattform sind, sich selbst noch überlegen müssen. Wir müssen Schutzräume schaffen. Wir müssen aber auch für bestimmte Arbeiten, die da sind, Hutaufhaber einfach haben. Wir brauchen Leute, die sich um unser Manifest kümmern, die Orga machen bei dem nächsten Treffen, das erste Real-Life-Treffen, die sich um Öffentlichkeitsarbeit kümmern, denn auch man mag und glaubt es kaum, eine Plattform hat immer Öffentlichkeit, und die sich auch um soziale Medien kümmern, die auch weiterdenken. Und dafür brauchen wir halt außerdem, was Flo gesagt hat, noch mehr Leute, die einfach Hutaufhaber sind. Aber das Wichtigste, ganz Entscheidendste ist die Leute, die uns vertreten und die Leute, die dann das Real-Life-Treffen organisieren. Und der Ort, dieses Real-Life-Treffen zu organisieren, ist einfach der Ort der Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Das ist nicht heute Abend. Wir müssen einfach nur sagen, ja, wir wollen ein Real-Life-Treffen, dann machen wir das. Und Herr Finghoff. Real-Life-Treffen, ja. darüber hinaus, Orga. Also mein Tipp wäre, Dezentralität ist halt immer eine feine Sache, und für Real Life, ich meine, ich sitze hier in dieser privilegierten Position in Berlin, dass ich im Grunde genommen innerhalb von 30 Minuten jederzeit irgendwo jemanden erreichen kann, der mir politisch nahesteht. Ich weiß, dass das nicht überall so ist. Insofern würde ich es für sehr, sehr sinnvoll halten, sich selbst dezentral zu organisieren. Das heißt, im Zweifel, keine Ahnung, eigene, das böse Wort Stammtische, irgendwas, was halt es möglich macht, sich auch in einem geschützten Raum miteinander zu treffen und da politisch zu arbeiten. Das soll halt nicht wieder so eine Selbstbeschäftigungsgeschichte werden, wo man im Grunde genommen nur diskutiert, was die anderen gerade gemacht haben, sondern selber Dinge bewegen kann. Und dann eben überregionale Treffen, Real-Life-Treffen, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dafür, aber sie sollten nicht ausschließlich sein. Und darüber hinaus wollen wir, glaube ich, eigentlich auch den ganzen geilen Scheiß, den wir eigentlich für die Partei haben wollten, eine SMV mit Liquid Feedback, wenn wir uns darauf einigen können, was ich sehr, sehr hoffe, und vor allem eben unabhängig und immun gegen die Art von Streik auf Piratenart, dass Dinge kaputt gemacht werden beziehungsweise abgeschaltet. Christoph? Ich glaube, sehr konkret sollten wir natürlich auch Vorarbeit machen vor diesen Treffen und auch ganz konkret, was wir bei dem Treffen machen. Und ich glaube, die zwei Schritte, die Sasa schon angesprochen hatte, war ein inhaltliches Treffen und ein Strukturtreffen. Und da wäre es aber gut, wenn man da jetzt nicht hingeht und mit leeren Händen und sowas schon vorher die Leute, die Bock haben, in Arbeitsgruppen dezentral, ne, schon was vorbereiten und man dann zusammenkommt und dann tatsächlich auch Dinge einfach beschließt und damit wir auch vorankommen. Also, dass wir nicht nur debattieren. Das Schöne ist halt, bei einem Real-Life-Treffen kann man dann eben auch mal abstimmen. Unkompliziert. Wolf? Ja, also ich möchte auch die Kombination. Wir haben ja bereits einen Weg, wie wir miteinander sprechen können, und zum Beispiel so Telefonkonferenzen mit Videos dazu sind so bis 8 Leute meiner Meinung nach sehr produktiv. Die können dann, also sowas wie digitale Stammtische, das dann auch die Ferne überbrückt. Ich hätte dann für die Meetspace-Treffen auch gerne eine Solidarkasse, damit eben tatsächlich mehr Menschen, die nicht zufällig in Berlin wohnen und da sowieso um die Ecke Menschen haben, mit denen sie sich austauschen können, das erreichen können, und ansonsten tatsächlich Ja, lasst uns das Schritt für Schritt durchmachen und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Alle vorigen gesagten Dinge finde ich klug. Ende. Wolfgang. Ich möchte ausdrücklich unterstreichen, was Oliver gesagt hat. Er hat völlig recht mit seiner Einschätzung. Allerdings gibt es da ein Problem. Wir müssen erstmal aus dem Quark kommen. Das, was Oliver sagt, können wir perspektivisch bedienen, gerne in 2-3 Monaten, aber jetzt zum Start ist es tatsächlich notwendig, dass wir ein Real-Life-Treffen haben. So schade das für vielleicht einige ist, die nicht hinkommen können, aber wir müssen den Dingen Struktur geben und den Vorschlag von Sasa greife ich gerne auf, dass wir diese 2 Tage nutzen, um einerseits Struktur und andererseits Inhalte zu bedienen. Dafür können wir Slots entwickeln. Jeder von uns ist aufgefordert, einen eigenen Slot mitzubringen und vorzutragen und das dann lebendig in Dresden an dem 1. August-Wochenende zu machen. Auf Dauer kommen wir aber nicht umhin, wenn wir auch glaubwürdig bleiben wollen, das zu tun, was Oliver gesagt hat. So, und das mit den Menschen, die sich weiblich empfinden, klappt noch nicht so ganz, aber next ist Flo. Jep, so, ich nochmal, wird dann auch mein letzter Beitrag heute sein. Insofern danke ich schon mal für die vielen Teilnehmer und das, was das eigentlich so gut geklappt hat für den Mumble, davon bin ich jetzt schon begeistert. Genau, und jetzt zum Inhalt. Alles, was die Menschen vor mir gesagt haben, kann ich eigentlich überwiegend absolut teilen. SMV, Liquid Feedback, was Olli gesagt hat, muss unbedingt kommen. Ich sehe auch gar nicht, dass da wirklich jemand was dagegen hat. Wie wir es implementieren, in welcher Struktur, Verein, wann, wie, wo, das ist halt alles, was noch diskutiert werden muss. Was die Präsenztreffen angeht, ich bin ja, wie ihr wisst, ein großer Fan von Präsenztreffen. Ich weiß, Zeit-Geld-Eliten-Problem, zumindest was das Geld-Eliten-Problem angeht, wollen wir definitiv einen Solitopf aufbauen. Muss man dann sehen, ob man den bei jeder Veranstaltung macht, ob man generell einen Solitopf für sowas macht. Aber das wollen wir auf jeden Fall erreichen, um die Teilhabe an solchen Präsenztreffen möglichst barrierearm zu gestalten. Und dazu kommt noch, dass ich gerne natürlich die Orte rotieren lassen würde, wenn wir solche Treffen machen. Wir haben ja verschiedene progressive Zentren, nenne ich es mal, verschiedene in Deutschland weit verstreute Gebiete, Dresden, Berlin, aber auch Mannheim, die Gegend, dann Bremen, auch Münster würde ich in Ansätzen auf jeden Fall als progressiv einstufen und ich denke, das ist überall was dabei, dass sich auch niemand regional ausgegrenzt fühlt und muss sich halt überlegen, wann man was wo macht, je nach lokaler Orga etc. pp. Ja, und dann zum Ende bedanke ich mich nochmal für die Teilnahme. Es ist schön gewesen und wir werden uns dann das nächste Mal physisch sehen. So, wir sind aber noch nicht fertig, weil wir haben noch den Peter und danach möglicherweise die Kira, wenn sie noch einen weiteren Bürgen findet. Peter. Herr Lokowski. Ja, Kira hat ihren Bürgen und ich wollte nur sagen, ja. Das war heute Abend ein geiler Abend. Wir haben unserer Partei gezeigt, dass wir als progressiv denkende Menschen in dieser Partei uns organisieren können, dank nachdenken können, viele coole Sachen besprechen können, ohne uns zu streiten, ohne in den üblichen Mammelmüll zu verfallen. Das war cool. Jetzt zum Thema. Wir wissen noch immer nicht, wer was macht. Also eine ganz entscheidende Sache ist, wer spricht für uns? Wir haben bisher, und das war auch richtig und das war auch gut, die beiden für unsere Seite antretenden Bundesvorsitzenden-Kandidierenden Flo und Wolfgang sprechen lassen, weil jeder von uns kann sich mit ihnen identifizieren, wir haben sie gewählt, aber diese Gruppe muss erweitert werden, weil wenn wir das, was wir selber wollen, auch leben wollen, dann brauchen wir mindestens 2 Frauen, die ihnen zur Seite stehen, um die Quote zu schaffen. Und wir müssen einfach noch andere Leute reinhaben. Und damit ist das Thema noch nicht beendet. Flo selber hat auch die Legitimierung des Sprecherkreises und damit auch anderer Gruppen in die Tagesordnung reingeschrieben. Darum müssten wir das noch als allerletztes machen, als die Leute, die dieser progressiven Plattform verbunden fühlen. Damit habe ich fertig. Zum allerletzten Mal für heute Abend. Die liebe Kira, bitte. Und wer treibt sich denn da in der Bowl rum, der da nichts zu suchen hat? Kira. Okay, ich finde es etwas schade, dass das mit dem Mumble so weggewischt wurde, weil Also heute ist ein extremer Tag und es ist eine riesige Runde und da kann ich schon verstehen, wenn man sagt, also da kann man nicht konstruktiv arbeiten, aber an sich ist das Mumble sehr gut zum Arbeiten und nicht nur zum Arbeiten, auch um sich kennenzulernen. Und ich habe die Befürchtung, dass die Berliner bzw. die, die in den Ballungsräumen wohnen, da unglaubliche Vorteile haben und die, die jetzt verstreut sind, irgendwann mal den Kontakt verlieren. Und dafür wäre Mumble sehr, sehr geeignet. Aber ich weiß, dass Berliner hassen Mumble. Und ich wollte nochmal dafür werben, dass man doch nochmal drüber nachdenkt. Danke. So, dann die Sasa, der Wolfgang und dann ist Schicht, oder? Ja, danke. Also ich kann da auch Kira nur zustimmen, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich komme selber jetzt nicht aus dem aus einem typischen Ballungszentrum, eben aus Münster, NRW. Ja, da sieht es dann doch noch ein bisschen anders aus, obwohl es in Münster ja noch auch noch mal ein bisschen anders aussieht als im Rest des Landes. Egal, darauf würde ich gar nicht hinaus. Für mich war das jetzt noch nicht so der letzte Punkt, weil Sprecher ist für mich auch gerade gar nicht so relevant, weil für was soll er letztendlich sprechen? Wir haben bis jetzt nur eine lose Zusammenkunft, wir haben uns auf noch nichts wirklich geeinigt. Das wollen wir ja gerade diskutieren. Was für mich wesentlich relevanter ist, dass wir jetzt hier ein Team finden, was sich um die Organisation der Wochenende kümmert und eine klare TO zusammenstellt, dass wir da halt wirklich auch ergebnisorientiert arbeiten können. Das sollten wir auf jeden Fall noch besprechen, denke ich. Wolfgang? Ja, in dem Patch stand, ich soll sowas wie ein Schlusswort sagen. Also natürlich ist diese Sprecherfunktion nicht per se gesetzt und ich habe da auch keinen großen Ehrgeiz und ich bin sicher, der Flo auch nicht, das sollen wir selber finden. Ich halte aber den Termin Anfang August dafür für geeigneter als hier heute Abend. Was die Orga angeht, werden Flo und ich das zusammen mit anderen dann noch in die Hand nehmen und ihr könnt auch darauf verlassen, dass das klappt. Ich wollte aber dann die Gelegenheit nutzen, mich bei allen, die heute Abend mitgemacht haben, erstens für ihre wunderbare Disziplin bedanken und für die Konstruktivität, die ich so in einem Mumble hier noch nie erlebt habe. Und ich freue mich riesig darüber. Für alle Angriffe, die uns jetzt erreichen, über Twitter oder wo auch immer, gebe ich immer wieder den Hashtag aus links liegen lassen. Wir können nur dann konstruktiv arbeiten, wenn wir unsere Energien in uns selbst verwenden und nicht nach außen an dummen Battles oder an Bashing teilnehmen. Das ist nur eine dringende Empfehlung. Das brauchen wir überhaupt nicht. Noch einmal, ich lade alle ein zu kommen und alle mitzumachen und wir werden auch schon im Vorwege einen Solitop bilden, sodass es vielen, vielen möglich sein wird, zumindest das erste Treffen zu erreichen. Nochmal vielen Dank an euch alle und vor allen Dingen auch an Dirk. Ja, lieber Wolfgang, ich bin nicht überrascht, dass das heute alles hier so super konstruktiv und toll ablief, obwohl wir jetzt noch um nachts um 12 350 Leute hier im Mumble haben. Also für mich, ich hätte jedes Mumble hier so in dieser Art. Das mag Gründe haben. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, das hier heute Abend zu unterstützen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich irgendwann mal sagen kann, hey Leute, wir müssen reden. Progressive Plattform, schickt uns doch bitte mal zwei Leute, mit denen wir über dieses und jedes Thema mal ein Mumble machen können, mal ein Real Life, mal ein Podium oder sowas. Ich find's einfach nur geil. Ich danke allen, die diszipliniert geblieben sind, freue mich über die 3, 4, die über die Stränge geschlagen haben und werde dann dafür Sorge tragen, dass die Aufzeichnung des heutigen Abends hier im Krähennest nochmal dann für jeden runterladbar und nachhörbar ist. Vielen lieben Dank, eine wunderschöne gute Nacht und Aufnahmen aus. Das Krähennest. Transparenz für die Ohren.